Kap 02. 44. Der britische Generalkonsul in Pressburg berichtete, dass der slowakische Regierungschef Sidor den Rückzug der tschechischen Truppen aus der Slowakei gefordert habe und die Entlassung der inhaftierten Slowaken innerhalb 24 Stunden. DBFB 4 Nummer 224, Stern. Am Nachmittag führte der deutsche Generalkonsul in Pressburg, Herr V. Drofel, in einem Telefongespräch mit Legationsrat Altenburg etwa aus, Sidor sei ganz offenbar durch die Tschechen vor uns in Angst versetzt worden und zu der Auffassung verleitet, dass bei der Wahl zwischen Prag und Berlin für die Slowaken Prag das kleinere Übel wäre. Beim slowakischen Volk sei die Ansicht vertreten, dass er sich doch nicht richtig verhalten habe. Wenn es ihm nicht in kürzester Frist gelänge, die verhafteten, Tuka, Machua Abgeordnete des Landtags frei zu bekommen, würde er, Adab 4S 206, sich kaum halten können. Eine Darstellung des deutschen Konsuls von Brünn zeigt die Verhältnisse dieser überwiegend deutsch besiedelten Stadt. Nach würdig verlaufener Gedenkfeier zeigte mancher Tscheche Unwillen über verhältnismäßig reiche Flaggen Hesung in Stadt und Umgebung und einnehme UN-freundliche Haltung gegenüber der deutschen Bevölkerung. Einzelne Haufen bildeten Demonstrationszüge. Dagegen sammelten sich Deutsche am Nachmittag zu Gegenkundgebungen, wobei es zu Anrempelungen zwischen beiden Parteien kam. Mehrere Verhaftungen erfolgten, zunächst vorwiegend auf tschechischer, dann auch am Abend setzten sich Demonstrationen von beiden Seiten auf deutscher Seite fort. Tschechische Demonstranten hatten vielfach kommunistischen Einschlag mit Hochrufen auf Beneš und Stalin. Wie ich streng vertraulich erfahre, sollen die deutschen Demonstrationen, deren organisierter Charakter auch Tschechien aufge, Adab 4S 208, fallen sei, bis Dienstag fortgesetzt werden. Der Schlussabsatz ist in Nürnberg als Beweis dahingehend gedeutet worden, dass die ganzen Selbstständigkeitsbestrebungen von deutscher Seite aus gesteuert worden seien. Dieser Schluss ist natürlich Unsinn, denn diese, in Anbetracht der deutschen Mehrheit verständliche, lokale Aktion hatte mit den seit dem Pittsburgh-Vertrag bestehenden und immer wieder bekundeten slowakischen Selbstständigkeitsbestrebungen nichts zu tun. Das gleiche gilt auch für die Bemühungen der Männer, die für die volksdeutsche Mittelstelle tätig waren, denn diese konnten das große Geschehen nicht entscheidend beeinflussen. Die von der Prager Regierung ausgelöste Lawine überrollte solche Versuche. Stern-Professor F. Defonik, der Vertrauensmann der tschechoslowakischen Regierung in London, berichtet an das tschechische Außenministerium, 45.12. März 1939: Wir haben schon früher auf die Taktik Chamberlains aufmerksam gemacht, Hitler ständig irgendwelche Knüppel unter die Füße zu werfen, über welche er auf seinem Wege zu seinen Zielen stolpern würde, ihn nervös zu machen und ihn abzurackern durch unaufhörliche Schwierigkeiten und Komplikationen. Nur, dass sich dieses Interesse Englands und Chamberlains leider nicht völlig mit dem unseren deckt. Es ist nämlich möglich, dass Hitler den Knüppel, über welchen er stolperte, im Zorn völlig zerhackte, so dass niemals mehr jemand mit ihm ein solches Spiel aufführen könnte. Die Engländer würden keinen Fuß rühren, dass dieser Knüppel, der eine Weile in der englischen Politik eine untergeordnete Rolle gespielt hat, aus Hitlers Händen gerissen und vor dem Zerhacken bewahrt würde. Ich denke, dass der Sinn dieses Gleichen ist, es klar ist und keiner langen Erläuterungen bedarf, aus den Akten des tschechoslowakischen Außenministeriums. Dokument Nummer 78 in Professor Dr. Fritz Berber, Deutschland England 1933-1939, Sternbotschafter Henderson teilt Lord Halifax mit, dass er bis jetzt noch keinen Beweis habe, dass die deutsche Regierung beabsichtige, die gegenwärtigen Unruhen in der Tschechoslowakei auszunützen. Auch seine beiden Kollegen, die italienischen und belgischen Botschafter, haben den Eindruck, dass die deutsche Regierung die ganze Frage ruhig betrachte und für den Augenblick keine eingreifende Aktion beabsichtige. Mein Eindruck ist, dass Herr Hitler, der ein Meister darin ist, die Umstände seinen Zwecken anzupassen, im Augenblick abwartet, um zu sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Falls er sich entschließt einzuschreiten, kann er seine Aktion der hiesigen Öffentlichkeit gegenüber entweder auf Deutschlands Recht begründen, die deutsche Minderheit zu schützen oder auf das slowakische Recht zur Selbst, DBFP 4 Nummer 217, Bestimmung. Stern-Premierminister Chamberlain schrieb in einem Briefe, dass er am 17. März, am Tage vor seinem Geburtstag, in Birmingham sprechen werde. Feiling S 397, Stern. Hans Fritsche, der Leiter der Abteilung Deutsche Presse, gab in einer Eidesstadt-Laikin-Erklärung an, wenige Tage vor dem Besuch Hachas erhielt ich die Weisung, die über Unruhen in der Tschechoslowakei einlaufenden Meldungen ganz groß in der Presse heraus, IMT 6S 74, zu bringen. Ich hatte allen Nachrichtenbüros und Zeitungen verboten, Meldungen gehen über Unruhen in der Tschechoslowakei herauszugeben, ehe ich sie gesehen hatte. 46.12. März 1939. Ich wollte eine Wiederholung der unerfreulichen Nebenerscheinungen der Sudetenaktion Propaganda vermeiden und keinen Prestigeverlust mit unwahren Nachrichten erleiden. So waren alle von mir geprüften Nachrichten wohl voller Tendenz, aber nicht erfunden. Stern. Nach Keitel erging am 12. März der Vorbefehl an Heer und Luftwaffe für einen eventuellen Einmarsch am 15.03. 6 Uhr, bereit zu stehen, ohne sich aber früher der Grenze selbst mehr als 10 Kilometer zu nähern. Stern, Görlitz, Keitel S 200. Adolf Hitler sagte am 15. März zum tschechischen Staatspräsidenten Hacha, so sind bei mir am letzten Sonntag die Würfel gefallen. Ich habe mir den UNG-irischen Gesandten kommen lassen und habe ihm mitgeteilt, dass ich die Hände von diesem Land zurückziehe, ADAP 4 Nummer 228 DB Nummer 9a, Staatssekretär V. Weizsäcker sagte dem Völkerbundskommissar Burkhardt, dass die letzten Vorbereitungen für eine Besetzung Prags getroffen seien, was dieser prompt am nächsten Tage dem Sekretär des Völkerbundes meldete. Burkhardt, S265, Stern. Der bekannte Asienforscher Sven Heidin hatte in Stockholm bei einem Frühstück des Prinzen zu Wien ein Gespräch mit dem deutschfreundlichen Lord Londonderry, der zu ihm sagte, das einzig Notwendige ist, dass zwei starke, kluge und verständige Männer, ein Engländer und ein Deutscher, sich treffen und sich beraten, um alle heiklen Fragen aufzuklären und um einen festen und dauerhaften Frieden zu schaffen. Sven Heidin, S38, Stern. Adolf Hitler ließ Hermann Göring aus seinem Kuraufenthalt in Sanremo zurückkommen. Stern. Beim Staatsakt anlässlich der Heldengedenkfeier hielt Generaladmiral Dr. H.C. Redur die Ansprache, in der er UA sagte, es gab eine Zeit, als der Führer der Welt seine Vorschläge für eine wirksame und sinnvolle Rüstungsbegrenzung unterbreitete. Sie wurden ohne alle Ausnahme ab 47, 13. März 1939 lehnt. Der Rechtlose sollte entrechtet bleiben, der Machtlose ohnmächtig. Man setzte Gewalt vor Recht und wollte jenes Hassdiktat auch noch als heilig von uns geachtet wissen. Scheinheiliges kann aber niemals heilig sein und Unrecht niemals Recht. Es kann vor der Geschichte nicht bestehen. Darum musste es auch zerbrechen. Und zwar am Lebensrecht einer Nation von 80 Millionen. Dafür haben 2 Millionen deutsche Soldaten im Weltkrieg ihr Leben hingegeben. Diese Nation brauchte einen neuen, wahren Frieden, den Frieden der Gerechtigkeit und Ehre, den Frieden ohne Hass. Den Frieden braucht auch die Welt. Da ihn das schwache Deutschland nicht erhalten konnte, hat ihn das starke sich errungen. Diesen Frieden der deutschen Nation gegen jedermann zu sichern, ist die stolze Aufgabe der deutschen Wehrmacht. Es fehlt aber nicht an Zeichen, dass frevelhafte Hände am Werk sind, den neuen Frieden mit allen Mitteln zu untergraben. In der Welt hat ein Rüsten eingesetzt, dessen gigantisches Ausmaß im Verein mit dem verantwortungslosen Kriegsgeschrei wohl geeignet ist, das mühsam Errungene ernstlich zu gefährden. Wir wollen niemand das Recht bestreiten, zu seiner Sicherheit das ihm notwendig Erscheinende zu tun. Wir tun es selbst. Wir können aber weder schweigend noch tatenlos mit ansehen, wenn ohne jeden Anlass Deutschland dazu ausersehen wird, der ganzen Welt als der einzige Grund für die gewaltigen Rüstungsmaßnahmen hingestellt zu werden, vollends, wenn es stets in der Form geschieht, dass Deutschland allein die Absicht habe, seine Nachbarn anzugreifen. Wir wissen, dass jene Elemente, die hierfür die Verantwortung tragen, nicht zu finden sein werden, wohin sie ihre Völker treiben wollen, auf dem Schlachtfeld. Dem Soldaten drüben aber, den wir als den ritterlichen Vertreter seines Landes achten, mag ein Soldatenwort gelten, was Deutschland braucht und will, ist Friede. IMTBDXXXVS 312, Montag, den 13. März 1939. In der ersten Morgenstunde wurde Dr. Tissö von 2 Abgesandten des deutschen Außenministers V. Ribbentrop in Begleitung eines slowakischen Vertreters an seinem Wohnsitz aufgesucht, um ihm eine Einladung Adolf Hitlers zu überbringen. Dr. Tissö nahm die Einladung unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Leitung der slowakischen Volkspartei an. Mitteilung des slowakischen Vertreters an den Verfasser, Stern-Staatssekretär Kepler, teilte um 11:50 Uhr dem Auswärtigen Amt mit, es bestehe die Möglichkeit, dass Tissö nach Berlin kommen könne. Er, Kepler, bitte um Instruktion, ob Tissö kommen solle und ob er vom Führer oder vom Herrn Reichsaußenminister empfangen werden könne. Für den Fall, dass die Reise Tissös nach Berlin gewünscht werde, schlage er, Kepler, vor, dass er Tissö begleite. Er bitte um telefonische Benachrichtigung über die Entscheidung, ADAP 4 S208, 48, 13. März 1939. Darauf erhielt er die Nachricht, dass für Tissö auf dem Wiener Flugplatz ein Flugzeug bereitzustellen sei, das ihn nach Berlin bringen solle. Kepler berichtete in seiner Vernehmung in Nürnberg, dass er Dr. Tissö erst am Flugplatz kennengelernt habe. Als wir kaum im Flugzeug saßen, erzählte mir Tissö, er müsse unbedingt in dieser Nacht wieder zurückfliegen, denn für den kommenden Vormittag sei eine Sitzung des slowakischen Landtags einberufen worden, um die Selbstständigkeit der Slowakei zu erklären. Es läge die Zustimmung der Prager Regierung zu der Sitzung noch nicht vor, aber er hoffe, diese Zustimmung in Berlin zu erhalten. Diese Zustimmung ist effektiv in Berlin eingetroffen, und zwar noch vor dem Empfang Tissös durch den Führer. Aus diesen Vorgängen ist ersichtlich, dass über die Selbstständigkeit der Slowakei schon entschieden war, bevor ich überhaupt Tissö kennenlernte, Aussage Kepler im WSTRPR-Fall 11 Prot BD 38 S12991F, Stern. Der Vertreter der Volksdeutschen in der Resttschechei, der Abgeordnete Kundt, trug im Auswärtigen Amt vor, dass Bestrebungen in Prag im Gange seien, eine neue deutschfreundliche Regierung zu bilden. Es wurde ihm gesagt, dass er keine politischen Direktiven bekommen könne. Sein Vertreter solle sich zu Verhandlungen nicht als ermächtigt bezeichnen und ihn, den Abgeordneten Kundt, als krank. ADAP 4 S210, Stern. Am Mittag bat Außenminister Kwalkowski den deutschen Geschäftsträger in Prag zu sich, um sich zu erkundigen, was die Gesandtschaft über Zusammenstöße mit Deutschen in Mähren wisse. Dieser wies auf die außerordentlich besorgniserregende Lage, insbesondere in Brünn und Iglau hin, wo tschechische Gendarmerie mit Bajonett und Gewehr gegen Deutsche vorgegangen und Verwundete zu beklagen seien. Kwalkowski erklärte, dass der Innenminister angewiesen sei, weitgehende Maßnahmen zwecks Vermeidung von Zusammenstößen und zum Schutze der Deutschen zu treffen. Die gegenwärtige Pressburg-Regierung bestünde nur aus autonomistisch eingestellten Slowaken und Sidor genieße beim Volk hohes Ansehen. Der Geschäftsträger erklärte, dass die vorliegenden Nachrichten eine gegenteilige Einstellung des Volkes zur Regierung zeigten. Da sich Kwalkowski über seine schwierige persönliche Lage äußerte, da er von seinen Leuten wegen seiner Deutschlandpolitik mit Vorwürfen überhäuft werde, erwiderte der Geschäftsträger, dass die Schuld für diese Entwicklung bei der tschechischen Regierung liege, der es nicht gelungen sei, einen grundsätzlichen Kurswechsel durchzuführen. Kwalkowski bemerkte dazu, dass es anders gekommen wäre, wenn er die Macht gehabt hätte. Adab 4 S 217f. 49 13. März 1939 über die politische Lage in der Tschechoslowakei berichtete die deutsche Gesandtschaft aus Prag, auch bei der Bevölkerung wachse die ablehnende Stimmung gegen die Regierung, insbesondere die Person Berans. Die Ereignisse machten auch dem einfachsten Tschechen deutlich, dass die Konsolidierung des Staates nicht gelungen und dadurch eine ernste Krise mit unabsehbaren Auswirkungen entstanden wäre. Es herrsche zwar in Prag noch Ruhe, doch seien in der Deutschen Technischen Hochschule Streitigkeiten entstanden und die Polizei habe den Eingang der Hochschule besetzt. Die aus Brünn gemeldeten Zwischenfälle hätten gestern Abend und nachts angedauert. Vorfälle ernster Art, bei denen Gendarmerie mit Waffen gegen deutsche Volk angehen sei, hätten sich in Iglau ereignet. Adab 4 S 214f, Stern der tschechoslowakische Rundfunk brachte die Ankündigung, dass Dr. Tissö die Leitung der slowakischen Volkspartei unterrichtete, dass er von Hitler nach Berlin eingeladen sei. Die Ankündigung des Rundfunks schloss mit der Feststellung, dass die für den 14. März einberufene Sitzung des slowakischen Parlaments einen historischen Tag der Nationalversammlung der Slowakei darstelle, die durch ihre im Januar 1939 gewählten Vertreter über die Zukunft und Existenz der slowakischen Nation entscheiden werden. DBFP 4 Nummer 231, Stern. Sofort nach dem Eintreffen in Berlin unterrichtete Staatssekretär Kepler den Reichsaußenminister über seine Unterhaltungen mit Tissö. Anschließend wurde Tissö von Ribbentrop empfangen, wobei dieser davon Kenntnis erhielt, dass der slowakische Landtag am nächsten Tag zusammentreten solle, um die Selbstständigkeit der Slowakei zu beschließen. Der Reichsaußenminister orientierte Adolf Hitler, der um 18.40 Uhr Tissö empfing. Das Protokoll über diese Unterredung, DB Nummer 5, lässt diese Tatsachen nicht klar genug erkennen, weil sie sich außerhalb der Unterredung abspielten. Nach der Unterredung unterhielt sich Staatssekretär Kepler noch mit den slowakischen Herren über Fragen des Aufbaus des slowakischen Staates. Stern Professor Freund bringt in BD. I seiner Weltgeschichte der Gegenwart in Dokumenten, S442, unter Nummer 180 den Wortlaut einer angeblich von deutschen Amtsstellen verfassten Resolution des slowakischen Landtages er in der Überschrift als der bestellte Hilferuf bezeichnet. Um die Sache noch belastender darzustellen, schreibt Freund in seinem Verbindungstext, der slowakische Ministerpräsident Tissö hat von der Reichsregierung einen schon in Slowa zum Abtrude, den 50. 13. März 1939 mit bekomkischer Sprache abgefassten Aufruf des slowakischen Landtages mein Freund, der auf S473 vermerkt, dass er den Wortlaut aus Adab BD 4 Nummer 209 zitiert, hätte, wenn er gewollt hätte, aus der dort abgedruckten Ank Nummer 1 entnehmen können, dass der Text der Resolution von Tissö nach seiner Unterredung mit Hitler, gemeinsam mit Herrn Kepler entworfen worden war, aber aus politischen Gründen dem Landtag gar nicht vorgelegt und daher auch von diesem nicht an Hitler abgeschickt wurde. Stern als Teilnehmer am Empfang bei Hitler berichtet der ehemalige slowakische Außenminister Durkanski, obwohl Hitler eine definitive Auskunft über unser Verhalten haben wollte, gab Tissö ihm keine präzise Antwort und bemerkte nur, dass er mit mir die Sache besprechen werde. Wir haben diese Mitteilung Hitlers lediglich als eine Information betrachtet, also nicht als eine Drohung oder sogar als eine Art von Ultimatum. Wir waren zufrieden, dass Hitler uns über seine Pläne teilweise unterrichtete, seine Bereitschaft versicherte, unsere Entscheidungen zu respektieren, so dass wir durch die Ereignisse nicht überrascht wurden. Tissö konnte außerdem dadurch beruhigt werden, dass es möglich war, dass die Entscheidung über die Zukunft der Slowakei durch den Landtag erfolgen konnte. So hat Tissö noch im Auto bei der Rückfahrt ins Hotel Adlon meinen Vorschlag angenommen, den Präsidenten Hacha telefonisch zu bitten, die Sitzung des Landtages für den nächsten Tag einzuberufen. Als die Zustimmung Hachas dazu erteilt wurde, hat Tissö telefonisch auch Pressburg davon, Durkanski, mit Tissö, S6, informiert Stern. Adolf Hitler, der die ganze Zeit Ungarn von einem Vorgehen gegen die Tschechei zurückgehalten hatte, willigte nunmehr im Hinblick auf die dort überall einsetzenden Krisenerscheinungen ein, dass Ungarn sich des beanspruchten Gebietes bemächtige. Dafür schickte ihm der ungarische Reichsverweser Horthy ein etwas schwülstiges Danktelegramm, das mit den Worten schloss, ich werde diesen Beweis der Freundschaft nie vergessen und eure Exzellenz können auf meine Dankbarkeit ewig felsenfest rechnen, Adab 4 S210, Stern gegen 19 Uhr teilte Außenminister Kwalkowski dem deutschen Geschäftsträger mit, dass ihn Präsident Hacha um 21 Uhr auf der Burg zu sprechen wünsche. Dieser sagte zu und machte gelegentlich eines Telefongespräches dem Auswehr 51 13. März 1939 tigen Amt Mitteilung mit der Bitte, das Ministerbüro für den Fall zu informieren, dass der Herr Reichsaußenminister dem Präsidenten durch ihn etwas übermitteln lassen wolle. Um 20:30 Uhr erhielt der Geschäftsträger durch LGR Call die telefonische Anweisung Ribbentrops, Hachas Bitte um seinen Besuch mit dem Argument abzulehnen, dass von tschechischer Seite Falschmeldungen über angebliche deutsche Demarschen verbreitet worden seien. Dieses Telefongespräch wurde dann durch folgendes Telegramm des Reichsaußenministers selbst bestätigt: Bar sind, falls Ihnen vom Präsidenten Hacher eine schriftliche Mitteilung zugehen sollte, bitte ich Ihrerseits keinerlei schriftliche oder mündliche Erklärungen dazu abzugeben oder sonstige Schritte darauf hin zu tun. Vielmehr bitte ich Sie, solche lediglich in chiffriertem Telegramm nach hierher durchzugeben. Im Übrigen bitte ich Sie und die anderen Mitglieder der Gesandtschaft, sich so einzurichten, dass Sie in den nächsten Tagen für etwaige Mitteilungen dortiger Regierung nicht erreich, Adab 4 Nummer 204, Stern. Der Geschäftsträger berichtete 23:55 nach Berlin, habe Außenminister Kwalkowski heute 20:55 folgendes erklärt: In Anbetracht der Falschmeldung, die kürzlich über eine angebliche Demarsche von mir bei dem Herrn Staatspräsidenten offiziell verbreitet worden sei, müsse ich bedauern, seiner Aufforderung, ihn aufzusuchen, nicht Folge leisten zu können. Ich müsste es dem Herrn Staatspräsidenten überlassen, etwaige Meldungen schriftlich an die Gesandtschaft zu leiten. Kwalkowski, der sich bereits in der Burg befand, war äußerst betroffen und erklärte, er könne den Grund nicht als berechtigt anerkennen, da eine öffentliche Verbreitung dieser Falschmeldung nicht erfolgt sei. Er wisse nicht, wie er dies dem Herrn Präsidenten, der mich um 21 Uhr erwarte, sagen könne. Ich erwiderte auf seine Rückfrage, dass ich nicht kommen könne, Adab 4S 216, Stern. Um 22:20 rief Außenminister Kwalkowski den Geschäftsträger nochmals an und sagte ihm, dass er ihn bei Hacher entschuldigt habe. Dieser habe die Absicht gehabt, ihn zu ersuchen, dem Führer und Reichskanzler die Bitte zu übermitteln, ihm eine Zusammenkunft zu ermöglichen. Der Geschäftsträger erwiderte, dass er es dem Herrn Staatspräsidenten überlassen müsse, seine Mitteilungen schriftlich, Adab 4S 217, an die Gesandtschaft gelangen zu lassen. Stern V. Ribbentrop sagte in Nürnberg auf die Frage des Anklägers, warum er so 52/13. März 1939 darauf bedacht war, dass der Gesandte diese Funktion, als Verbindungskanal zu der tschechischen Regierung zu dienen, nicht aufrechterhalten sollte, von Ribbentrop, das kam folgendermaßen, ich entsinne mich dessen sehr genau. Der tschechische Außenminister Kwalkowski war an einem dieser Tage, es muss wohl derselbe Tag gewesen sein, an den Gesandten in Prag herangetreten, dass der tschechoslowakische Präsident Hacher den Führer sprechen wollte. Ich hatte dem Führer das gemeldet, und der Führer hatte sich damit einverstanden erklärt, den tschechischen Ministerpräsidenten oder Staatspräsidenten zu empfangen. Der Führer sagte gleichzeitig, dass er diese Verhandlungen aber selbst zu führen wünsche, und dass er nicht wünsche, dass irgendwelche anderen oder die Gesandtschaft dabei sich mit einschalten. Das ist nach meiner Erinnerung der Grund für dieses Telegramm damals gewesen, dass sie in Prag nicht irgendetwas unternehmen sollten, sondern, dass dies, was nun geschehe, dem Führer vorbehalten bleiben musste. Der Ankläger wollte noch mehr wissen, Sir David Maxwell Füfe, gut. Dann will ich eine allgemeine Frage an Sie stellen, ohne zu sehr auf Einzelheiten einzugehen. Hitler und Sie haben den Slowaken bei dieser Konferenz erklärt, wenn Sie nicht Ihre Unabhängigkeit von Prag erklären, so werden wir Sie der Gnade oder Ungnade Ungarns überlassen. Ist das nicht, kurz gesagt, eine richtige Zusammenfassung dessen, was Hitler und Sie bei dieser Konferenz sagten? Waren von Ribbentrop, das stimmt bis zu einem gewissen Grade, ja. Aber ich möchte dazu eine weitere Erklärung abgeben. Die Lage war damals so, und das muss man politisch verstehen, die Ungarn außerordentlich unzufrieden und wollten ihre Gebiete wiederhaben, die man ihnen im Friedensvertrag entrissen hatte, und die heute in der Tschechoslowakei, und zwar im slowakischen Teil der Tschechoslowakei, zusammengefasst waren. Es waren daher dauernd große Schwierigkeiten zwischen Pressburg und Budapest und auch zwischen Prag und Budapest vor allem. Es war daher immer mit der Gefahr zu rechnen, dass hier ein kriegerischer Konflikt ausbrach. Es ist mindestens ein halbes Dutzend Mal gewesen, dass seitens der ungarischen Regierung uns zu verstehen gegeben wurde, dass auf die Dauer dies hier nicht so weitergehen könnte, sie müssen irgendwie ihre Revisionen haben. Es war nun so, dass sehr starke Unabhängigkeitsbestrebungen seitens der Slowaken schon seit längerer Zeit bestanden. Sie waren vor allem durch Herrn Tuka öfters an uns her angebracht worden, später auch durch Herrn Tissehö. In dieser Konferenz, die hier geschildert wird, war es so, dass nach längerer, nach wochenlanger Kenntnis, die der Führer hatte von den Bestrebungen der Slowaken, selbstständig zu werden, er schließlich Tissehö empfing, und ihm sagte, dass er allerdings nun ihm in dieser Unterredung, an sich sei er desinteressiert dort. Aber, wenn überhaupt etwas geschehe, dann müssten die Slowaken nun möglichst schnell ihre, ich glaube, er sagte, 53/13. März 1939 Selbstständigkeit erklären. Es ist kein Zweifel, dass wir damals direkt mit einem ungarischen Eingreifen rechneten. Aber es stimmt. Sir David Maxwell Fife, wie sehr die Slowaken damals für eine Unabhängigkeit waren, und welche Schritte Hitler und sie selbst unternahmen, um diese sicherzustellen, können Sie wahrscheinlich auf Seite 67 finden. Es ist das Ende eines Abschnittes, der anfängt, Er hatte nun Minister Tissot herkommen lassen. Etwas weiter, gegen Mitte dieses Abschnittes, wird berichtet, dass Hitler diese innere Unsicherheit nicht dulden würde, dass er deshalb Tissot habe kommen lassen, um eine Entscheidung zu hören. Es handele sich nicht um Tage, sondern um Stunden. Er hat damals gesagt, dass, wenn die Slowakei sich selbstständig machen wolle, er dieses Bestreben unterstützen, sogar garantieren würde. Er stünde bei seinem Worte, solange die Slowakei den Willen zur Selbstständigkeit klar ausspreche. Würde sie zögern oder sich nicht von Prag lösen wollen, so überlasse er das Schicksal der Slowakei den Ereignissen, für die er nicht mehr verantwortlich sei. Sodann fragte er sie, ob sie etwas hinzuzufügen hätten. Im nächsten Absatz wird berichtet, was sie gesagt haben sollen. Der Reichsaußenminister unterstreicht auch von sich aus die Auffassung, dass es sich hier um eine Entscheidung von Stunden und nicht von Tagen handele. Er legt dem Führer eine gerade hereingekommene Meldung vor, welche von ungarischen Truppenbewegungen an der slowakischen Grenze berichtete. Der Führer liest diese Meldung und erwähnt sie Tissot gegenüber und drückt die Hoffnung aus, dass sich die Slowakei bald klar entscheide Zeuge. Wollen Sie ableugnen, dass Hitler und Sie selbst schärfsten Druck auf die Slowaken ausübten, um ihre Beziehungen zu Prag abzubrechen, damit die Tschechen sich ihrem Druck auf Hacha, der in einigen Tagen kommen sollte, allein gegenüber sahen? Von Ribbentrop: Nein, das stimmt nicht. Ein schärfster Druck wurde nicht und meine Bemerkung ausgeübt. Es ist kein Zweifel, das seitens der Ungarn bezieht sich auf die Möglichkeit von kriegerischen Entwicklungen mit den Ungarn. Aber die Unabhängigkeitswünsche waren von den Slowaken seit langer Zeit schon immer wieder an uns her angebracht worden. Es ist möglich, dass damals Tissot, das geht aus diesem Aktenstück hervor, zögernd war, weil es ja immerhin ein bedeutsamer Schritt war. Aber im Hinblick auf den damals zweifellos beim Führer schon klar bestehenden Wunsch, in irgendeiner Form die Frage Böhmen-Mähren zu lösen, lag es ganz zweifellos im Interesse des Führers, auch seinerseits, IMTBDXS 388 FF, die Selbstständigkeit der Slowakei herbeiführen. Stern Völkerbund-Kommissar Burkhardt berichtet Herrn Frank Wolters, dem Sekretär des Völkerbundes, über Danziger Fragen. 54. Ich bin mitten in der Krise eingetroffen. Die Richtung, in welcher die Ereignisse sich entwickeln, wird deutlicher. Der deutsche Kanzler, der im letzten Herbst auf der Grundlage seiner Vorwände festgelegt wurde, entschließt sich, nun seine eigentlichen Ziele anzugehen. Er verlässt das völkisch-ideologische Gebiet und handelt imperialistisch. Zum Mittagessen war ich beim Staatssekretär, der mir erklärte, er nehme an, dass die Ereignisse die vom Kanzler vorausgesehenen Folgen weit überschreiten würden. Hitler wünsche, dass die für die nächsten Tage vorgesehene Offensivhandlung in keiner Weise den Geist des deutsch-polnischen Nichtangriffpaktes verletze. Es sei jedoch unvermeidlich, dass, wo so viele vitale Interessen Polens verletzt würden, ein weiteres Vorherrschen der Beck'schen Richtung unmöglich erscheine. Der Staatssekretär fürchtet andererseits, dass die rüde Wirkung in Danzig und Memel, trotz Hitlers Versicherungen, unvermeidlich sehr bald völlig spontan eintreten müsste. Er gab mir den Rat, im Augenblick meiner Rüdekehr mit den offiziellen Persönlichkeiten Kontakt zu nehmen und dann sofort zu mündlicher Berichterstattung nach Genf zurückzukehren, dabei drang er darauf, meine Familie nicht nachkommen zu lassen. Soeben verlasse ich den polnischen Botschafter Lipski. Er macht mir einen sehr ernsten Eindruck. Vorerst gibt er die offizielle Version an, er sagt, die Slowaken sprechen unsere Sprache, sie sind katholisch, ein antikatholisches Regime ist für sie nicht tragbar. Aus diesem Grunde unterliegen sie in keiner Weise einer Beeinflussung durch das heutige Deutschland. Dies ist der Grund für das überstürzte Eingreifen Hitlers, das wir jetzt erleben. Im Übrigen setzt er hinzu, der Reichskanzler hat mir die Versicherung abgegeben, dass nichts, weder in Danzig, noch in Memel, geschehen werde, was die deutsch-polnischen Beziehungen stören könnte. Lipski erklärt, dass er dieselben Zusicherungen durch Göring erhalten, Burkhardt S. 264 FF, habe Stern in seinem Bericht an Lord Halifax schreibt Botschafter Henderson, dass er den französischen Botschafter und den tschechischen Gesandten Mastny zu gleicher Zeit bei sich zu Besuch hatte. Mastny habe erzählt, dass er instruiert worden wäre, die deutsche Regierung nach ihren Absichten zu fragen, wäre aber bis jetzt nicht dazu in der Lage gewesen, weil weder der Staatssekretär noch der Außenminister zu erreichen seien. Der einzige Rat, den der französische Botschafter und ich M. Mastny geben konnten, war, so eng wie möglich mit der deutschen Regierung Verbindung zu halten, wenn er kann, und sich zu bemühen, die Letztere zu beruhigen, was den Einfluss der Anhänger des verflossenen Präsidenten Beneš in Prag betrifft. Es gibt genügend Grund zu denken, dass die drohende Haltung der deutschen Regierung zumindest teilweise auf den Glauben zurückzuführen ist, dass M. Beneš' Partei einen Streich plant, um internationale Verwicklungen her 55 14. März 1939 vorzurufen. Wir empfehlen ferner M. Mastny sehr, in seine Regierung zu dringen, Aktionen gegen deutsche Untertanen zu vermeiden, DBFP 4 Nummer 220, Stern. Der französische Botschafter meinte noch in seinem Bericht an seine Regierung, mein britischer Kollege und ich halten es im Übrigen für wesentlich, dass Prag dahingehend beraten wird, dem Reich jeglichen Vorwand zur Intervention zu nehmen und demselben kein für die innerdeutsche Propaganda bestimmtes Argument zu liefern, FGB Nummer 57, Stern. Welchen Beweggründen? Diese selbstlose Fürsorge für die Tschechoslowakei entsprang, offenbart die Denkschrift des Foreign Office zu der politischen Entwicklung in der Tschechoslowakei. DB Nummer 6, Stern Sirka Dagan führt in seiner Antwort auf Hendysans Brief vom 9. März aus, am Ende ihres Briefes drücken sie den Wunsch aus, dass wir ein wenig ruhiger wieder aufrüsten könnten, da sie sagen, dass der Lärm, den wir davon machen, die Deutschen zu dem Glauben führen wird, dass wir nach Alitetem sie angreifen wollen. Ich vermute, die Deutschen können einen solchen fanatischen Glauben hegen, wenn sie von Goebbels darin instruiert werden. Aber bei aller Prahlerei mit ihrer eigenen Stärke kann ich mir nicht vorstellen, dass sie glauben können, wir könnten sie erfolgreich angreifen. Was mir als eine viel größere Gefahr erscheint, ist, dass sie glauben könnten, sie könnten uns angreifen und uns sowie Frankreich zerschmettern, weil sie dann dazu geführt werden könnten, einen Versuch damit zu machen. Aus diesem Grunde hatte ich immer gehofft, dass, wenn die Zeit käme, wir unsere Stärke so viel wie möglich ausposaunen sollten. Sicherlich haben Sie selbst oft genug gesagt, dass dies das einzige Argument ist, das die Deutschen verstehen, DBFP 7 Anhang 9 S 633, Stern Dienstag den 14. März 1939 um 6 Uhr früh trifft Ausschuss in der Karpato-Ukraine die Meldung ein, dass 1 Uhr und 30 Minuten eine Abordnung unter Führung des Premierministers Woloschin folgenden Telegrammtext dem deutschen Vertreter übergeben habe, dem Mini 56 14. März 1939 Steher des äußeren Berlin, Deutschland. Im Namen der Regierung der Karpato-Ukraine bitte ich zur Kenntnis zu nehmen, die Erklärung unserer Selbstständigkeit unter dem Schutz des Dritten Reiches. Premierminister Dr. Woloschin Inchust, Adab 4 S 219, Stern nach Meldungen der Abwehr wurden in Böhmen und Mähren Einziehungen von Reservisten festgestellt. Die Abtransporte von Truppenteilen nach der Slowakei nehmen ihren Fortgang. Es befinden sich jetzt zwei parallele Kolonnen von Nordosten her in südwestlicher Richtung auf Pressburg im Vormarsch. Bei den polnischen Truppenbewegungen mache sich immer stärker eine Bewegung in Richtung Südosten bemerkbar und mehrten sich die Transporte von Norden und, Adab 4 S 219, Westen an die karpato-ukrainische Grenze. Stern gegen Mittag meldet der deutsche Vertreter aus Tschust, dass ungarische Truppen nördlich Munkaks die Grenze überschritten hätten und dass die ukrainische Regierung um Intervention in Budapest bitte. Stern, Adab 4 S 222, der deutsche Gesandte in Budapest v. Erdmannsdorf wird über den Inhalt des Ultimatums orientiert, dass die ungarische Regierung am Mittwoch der tschechischen Regierung übermitteln wolle. Danach müssten die tschechischen Truppen innerhalb von 24 Stunden beginnen, die Karpato-Ukraine zu räumen. Adab 4 S 223, Stern der zum 14. März zusammengerufene slowakische Landtag nahm den Bericht Tissels über seine Rücksprache mit Hitler entgegen und hörte auch einen Rechtfertigungsversuch Sidors an. Dieser gab dann seinen Rücktritt bekannt, der mit stürmischem Beifall begrüßt wurde. Im Anschluss begründete Tissel in seiner Rede die Entwicklung der politischen Lage, die das slowakische Volk zwinge, das Selbstbestimmungsrecht für die Slowakei in Anspruch zu nehmen. Darauf stellte der Präsident des Landtages Dr. Martin Sölkal die Frage, sind Sie für einen selbstständigen slowakischen Staat, da die Antwort durch Erheben von den Sitzen kundgetan werden sollte, sprangen alle Abgeordneten wie ein Mann auf und nach Begeisterungsrufen die slowakische Nationalhymne stimmten schließend nahm der Landtag ebenfalls einstimmig das Gesetz über die slowakische MNI an. An Selbstständigkeit an. DB Nummer 7, 57 14. März 1939 damit sind alle Behauptungen widerlegt. Die Slowakei verdanke ihre Selbstständigkeit dem Zwange deutschen Trudisis. Der Landtag billigte noch die Bitte an das Reich, die Slowakei unter seinen Schutz zu nehmen. Das entsprechende Telegramm erreichte Hitler zwei Tage später in Prag. Stern noch vor dem Beschluss des slowakischen Landtages erhielt um 11 Uhr und 25 Minuten der deutsche Geschäftsträger in Prag folgendes Schreiben, sehr geehrter Herr Geschäftsträger. Bezugnehmend auf unser gestriges telefonisches Gespräch beehre ich mich durch Ihre gütige Vermittlung anzufragen, ob seine Exzellenz der Herr Reichskanzler dem Herrn Präsidenten Dr. Emil Hacher Gelegenheit zu einer persönlichen Unterredung gewähren würde. Ihr ergebener Dr. Kwalkowski darauf erhielt der Geschäftsträger die Weisung, Herrn Kwalkowski mitzuteilen, dass Hitler bereit sei, Dr. Hacher noch am Abend des gleichen Tages zu empfangen. Um 14 Uhr und 45 Minuten teilt der Geschäftsträger in Berlin mit, dass Dr. Hacher wegen seiner Herzerkrankung kein Flugzeug benutzen dürfe und Prag deshalb um 16 Uhr in einem Sonderzug verlassen würde. Dieser Tatbestand macht alle Behauptungen in der Nachkriegsliteratur hinfällig, Hacher sei von Hitler nach Berlin befohlen worden. Adab 4 S 223, Adab 4 S 227, Stern noch vor der Abreise Hachers wurden von ihm und der tschechischen Regierung Überlegungen angestellt, die in der Richtung der in der Nacht getroffenen Vereinbarungen sich bewegten. Um 17 Uhr erklärte der Prager Rundfunksender, Präsident Hacher sei nach Berlin gefahren und habe erklärt, er wolle, dass der tschechische Staat die Tatsache seiner Einreihung in die deutsche Machtsphäre anerkenne und habe sich entschieden, über die einzuschlagenden Wege in Berlin selbst zu verhandeln. Um 22 Uhr und 25 Minuten wurde dieser Grundgedanke durch den tschechischen Staatssender Brünn in deutscher Sprache wiederholt und vertieft. Dr. Hacher habe bereits seine grundlegende Kundgebung präzisiert. Nach Beratung mit der Regierung habe er sich zu einem Besuch des Führers und Reichskanzlers nach Berlin begeben. Er werde, so fuhr der Sender wörtlich fort, seine Mission darin sehen, dass die Tatsache, die die historische und geografische Eingliederung des tschechischen Staates in den Machtbereich des Deutschen Reiches darstellt, anerkannt werde. Er habe sich entschlossen, selbst Klarheit zu schaffen über die Wege, die die tschechische Nation nunmehr einzuschlagen habe. 58, 14. März 1939, Karl Megerle, Deutschland und das Ende der Tschechoslowakei in Monatshefte für Auswärtige Politik 6-39 S 769 F. Stern. Nach einer Meldung des deutschen Geschäftsträgers ereigneten sich am Nachmittag in der Prager Innenstadt zwischen Tschechen untereinander und Tschechen und Deutschen Zusammenstöße, bei denen auch Kommunisten beteiligt waren. Von Deutschen wurden 24 verletzt und 7 ins Krankenhaus aufgenommen. Gegen Mitternacht habe Ruhe geherrscht. Adab 4 Nummer 230, Stern, IMT 9 S 340 F. Hermann Göring traf in Berlin ein. Er berichtete in Nürnberg über seine Unterhaltung mit Hitler: Ich trug dem Führer noch einmal mündlich das Gleiche vor, was ich ihm geschrieben hatte. Der Führer wies mich auf Unterlagen hin, die er besaß, dass doch die Situation in der Tschechoslowakei sich ernster entwickelt habe. Einmal sei der Staat sowieso zerfallen durch die Loslösung der Slowakei. Aber das sei nicht das Entscheidende. Sodann zeigte er mir Dokumente des Nachrichtendienstes, dass sich auf den Flugplätzen oder einem Teil der Flugplätze der Tschechoslowakei russische Fliegerkommissionen befunden haben, dort Ausbildung trieben und so weiter, was nicht in Übereinstimmung mit dem Abkommen von München sei, und er fürchte, dass nach wie vor die Tschechoslowakei, wenn die Slowakei weg sei, besonders als nunmehr russische Flugbasis ausgenutzt werde. Er sei fest entschlossen, diese Gefahr zu beseitigen. Der Präsident Hacher hätte um eine Unterredung ersucht, so sagte er mir damals, und treffe am Abend ein, und er wünschte, dass ich ebenfalls in der Reichs-GNZ-Lei wäre. Stern. Generaloberst Keitel berichtet, als ich mittags in der Reichs-GNZ-Lei mich beim Führer meldete, um Instruktionen für die Wehrmacht einzuholen, deren befehlsmäßige Bereitschaft für den nächsten Tag gewährleistet sei, teilt er mir nur flüchtig mit, Präsident Hacher habe sich zu einer Aussprache über die gespannte Lage gestern bei ihm angemeldet, er erwarte noch abends sein Eintreffen in Berlin. Ich bat um Einverständnis, das OKH sofort verständigen zu dürfen, dass der Einmarsch unter diesen Umständen zunächst ausgesetzt würde. Hitler lehnte entschieden ab und erklärte, es bliebe unter allen Umständen bei seiner Absicht, am nächsten Tag einzurücken, ganz gleich, welches Ergebnis die Aussprache mit dem tschechischen Staatspräsidenten haben werde. Ich solle mich aber ab 21 Uhr in der Reichs-GNZ-Lei zu seiner Verfügung halten, um seine Befehle an OKH und OKL weitergeben zu können. Görlitz, Keitel, S 259, 14. März 1939. Am Nachmittag traf aus Budapest die Meldung des deutschen Militärattaches ein, dass die ungarische Armee am 18. März ihre Hauptoperationen beginne und bis dahin örtlich begrenzte kleinere Unternehmungen durchführe. Adab 4 S 226, Stern. Um einer befürchteten polnischen Besetzung zuvorzukommen, siehe Meldung des Militärattaches V 12.3.1939, rückten deutsche Truppen des 8. Armeekorps um 17:30 Uhr in den tschechischen Bezirk Mereschostrau ein und besetzten das Stahlwerk Witkowice. Im Nürnberger Prozess sagte Generaloberst Keitel hierzu auf eine entsprechende Vorhaltung des russischen Anklägers Rudenko: Den Befehl hat letzten Endes ausgelöst und entschieden der Führer. Es war vorbereitet, dieses Gebiet mit dem bekannten großen modernen Stahlwerk, das in der Gegend von Mereschostrau liegt, der Name fällt mir eben nicht ein, Hans Dreihartig und vor dem ursprünglich gedachten Einmarschtag in die Tschechoslowakei zu besetzen. Als Begründung für diesen Entschluss hat mir Hitler gesagt, es geschehe, um zu verhindern, dass die Polen plötzlich von Norden her einen Zugriff machten und das modernste Walzwerk der Welt eventuell in Besitz nehmen. 1 MTXS 675, Stern. Am Nachmittag frug Reichsaußenminister V. Ribbentrop Adolf Hitler, ob er einen Staatsvertrag vorbereiten solle, worauf dieser sagte, dass er die Absicht habe, sehr viel weiter zu gehen. IMT BDX 291 S, Stern. Ebenfalls am Nachmittag hörte Staatssekretär Kepler vom Gesandten Hevel, der Vertreter des Reichsaußenministers bei Hitler war, dass Hacher seinen Besuch angemeldet habe. Er meinte zu Hevel, dass dies sicher eine sehr interessante Besprechung werden müsse und er wünsche sich, als kleines Mäuschen in der Simmerecke zuhören zu können. Hevel habe diese ulkige Äußerung Hitler berichtet und so sei es gekommen, dass er die Weisung bekam, um 24 Uhr in der Reichskanzlei zu sein. Er spielte buchstäblich das kleine Mäuschen, denn er stand nicht auf der Teilnehmerliste des Protokolls. Aussage Kepler, WSTRPR Fall 11 Brat BD 38 S 12996, Stern. Um 19:45 teilte der deutsche Geschäftsträger mit, dass die tschechoslowakische Regierung ihren Rücktritt beschlossen habe, diesen aber wegen der Abreise 60 14. März 1939 Hachas nicht effektivieren könne. Auf dem Wenzelsplatz in Prag sei es zu Unruhen gekommen, die von rechtsradikalen Studenten organisiert worden seien. Adab 4 S 228, Stern. Aus Warschau teilte der deutsche Botschafter mit, dass ihm Außenminister Beck wegen seiner geplanten London-Reise gesagt habe, sein Ziel sei, die englische Regierung dafür zu interessieren, dass ein Vakuum vermieden werde und dass die Völkerbundsgarantie so lange aufrechterhalten bleibe, bis es gelungen sei, zwischen Deutschland und Polen zu einer Verständigung über einen Ersatz der Völkerbundsgarantie durch ein zweiseitiges Übereinkommen zu gelangen. Adab VS 152 F. Stern der französische Gesandte in Prag, Lacroix, und Botschafter Colundre schickten ihrer Regierung in Paris fantasiereiche Berichte über die Geschehnisse, die teilweise auch nüchterne Betrachtungen enthielten. So schrieb zum Beispiel Colundre, vielleicht war übrigens die Politik der Regierung, von Prag, nicht immer die klarste, auch nicht die weiseste. Während die Leiter der tschechoslowakischen Politik nach außen hin Berlin mit Beweisen ihres guten Willens überhäuften, scheint es, dass sie geglaubt haben, im Innern auch weiterhin eine rein tschechische Politik betreiben zu können. Sie haben damit alle inneren Streitigkeiten neu belebt und unnütz den Verdacht des Reiches erweckt, FGB Nummer 65, es scheint, dass man sich in Prag nach einem ersten Augenblick der Verwirrung wieder gefasst hat, und dass man eine letzte Anstrengung versucht, um einen Bruch mit dem Reich zu verhüten. Der Präsident der Republik und der Ministerpräsident sind augenblicklich unterwegs nach Berlin, FGB Nummer 66, Stern der französische Außenminister Barnett forderte den Botschafter in Berlin auf, sich bei Ribbentrop über die deutschen Absichten hinsichtlich der Tschechoslowakei zu orientieren. Seine Darstellung über die Aufforderung in seinem Buche vor der Katastrophe S-183, stimmt aber nicht mit dem Text des Originalberichtes im Gelbbuch überein, denn letzterer ist weniger energisch. FGB Nummer 64, auch seine anschließende Behauptung ist unzutreffend, dass er am gleichen Tage den deutschen Botschafter, den Grafen Welzczek aufgefordert habe, seine Regierung zu alarmieren und ihm gesagt habe, seit 3 Tagen erhalte ich übereinstimmende Nachrichten, Deutschland rüstet sich, Böhmenmähren zu annektieren. Unterrichten Sie den Kanzler, dass 14. März 1939 der Einmarsch der deutschen Truppen in Prag den Bruch der Münchner Abkommen und die Vernichtung unserer sämtlichen Friedensbemühungen bedeuten wird. Es ist der entscheidende Schritt zum Krieg in Europa, der Botschafter entgegnete, ich werde meiner Regierung auf der Stelle Bericht erstatten, doch denke ich, dass diese Nachrichten falsch sind. Der Kanzler hat Deutsche ins Reich zurückgeführt, die es wünschten. Nie wird er den Fehler begehen, Tschechen oder Slowaken einzuverleiben, ich gab zur Antwort, Sie sind über seine Absichten schlecht unterrichtet. In jedem Fall, informieren Sie ihn unverzüglich über die tragischen Folgen, welche der vom Reich vorbereitete Gewaltstreich gegen die Tschechoslowakei für den Frieden in Europa haben wird, eben da es 182f. Er hat nämlich an diesem Tage den deutschen Botschafter überhaupt nicht sprechen können, und wird der Leser begreifen, zu welchem Zwecke dieses energische Gespräch nachträglich fabriziert wurde. Stern bei einem Essen in der englischen Botschaft in Paris, an dem General Gamelin, Außenminister Barnett und M. Berenger, der Präsident des Senatsausschusses, teilnahmen, sagten die beiden letzteren zu Botschafter Phipps, dass dieser neuerliche Riss zwischen Tschechen und Slowaken nur zeige, dass man im letzten Herbst beinahe in den Krieg gegangen sei, um einen Staat am Leben zu halten, DBFP 4 Nummer 234, der nicht lebensfähig wäre. Sternbotschafter Henderson suchte am Vormittag Staatssekretär Weizsäcker auf, nicht also am 13.3., wie er in seinen Memoiren behauptete, um sich nach dem Stand der Dinge zu erkündigen. Er habe absichtlich in den letzten 8 Tagen nicht gedrängt, denn er wolle weder eine Demarche machen noch den Eindruck erwecken, als mische er oder seine Regierung sich in diese Sache ein. Das vorwiegend deutsche Interesse stehe in der Tschechoslowakei fest. Angenehm wäre es ihm, wenn er auch von unserer Seite aus ein beruhigendes Wort nach London geben könne. Auf die Frage Hendersons, ob das deutsche Interesse eine Zerschlagung oder Aufrechterhaltung der Tschechoslowakei sei, antwortete der Staatssekretär mit der Bemerkung, dass nur Interesse an Ordnung bestünde und dass es auch Deutschland daran liege, seine legitimen Ansprüche auf eine anständige Weise durch ADAP 4S221 zu setzen. Stern in einem Bericht an seine Regierung erwähnt Botschafter Henderson, dass er dem tschechischen Gesandten empfohlen habe, seiner Regierung anzuraten, direkt 14. März 1939 den Kontakt mit der deutschen Regierung herzustellen. Dadurch hätte seine Regierung nichts zu verlieren. Der französische Botschafter rufe Paris an, um das Gleiche vorzuschlagen. DBFP 4 Nummer 238, Stern der britische Gesandte Newton in Prag teilt mit, dass der britische Konsul aus Pressburg berichtet habe, dass die Erklärung der slowakischen Unabhängigkeit im Landtag einstimmig angenommen worden sei, mit Ausnahme des Vertreters der ungarischen Minderheit. Sie sei in Pressburg mit völliger Ruhe aufgenommen worden und es hätten bisher keine Demonstrationen stattgefunden. DBFP 4 Nummer 239, anschließend meldete er, dass er vom tschechischen Außenminister informiert wurde, dass Hacha nach Berlin fahre. Stern Lord Halifax beauftragt Botschafter Henderson in einem 20:30 abgegangenen Telegramm, der deutschen Regierung folgende Botschaft zu übermitteln, DBFP 4 Nummer 247, SMR hat kein Verlangen, sich in Angelegenheiten einzumischen, mit denen sich andere Regierungen unmittelbarer befassen mögen als dies Land. Sie ist jedoch, wie die deutsche Regierung sicher würdigen wird, zutiefst am Erfolg aller Anstrengungen interessiert, in Europa Vertrauen wiederherzustellen und eine Entspannung zu erreichen. Dies scheint ihr ganz besonders wünschenswert zu einem Zeitpunkt, wo mit Gesprächen über wirtschaftliche Themen begonnen werden soll, denen, wie SMR glaubt, die deutsche Regierung nicht weniger Bedeutung beilegt als sie selbst, und die fruchtbare Entwicklung, von der der allgemeine Status des Vertrauens so unmittelbar abhängt. Von diesem Gesichtspunkt aus würde sie jede Aktion in Mitteleuropa beklagen, welche einen Rückschlag für das Wachstum dieses allgemeinen Vertrauens veranlassen würde, von dem jede Verbesserung der wirtschaftlichen Lage abhängt, und zu dem eine solche Verbesserung ihrerseits beitragen könnte. Stern in London unterhielt sich am Mittag der deutsche Botschafter V. Dürksan mit Sir Horace Wilson über die tschechische Krise. Dieser erwähnte die Meldung eines Mittagblattes, dass der Einmarsch deutscher Truppen nach Mähren unmittelbar bevorstehe. Er äußerte sich besorgt hierüber und meinte, dass eine solche Tatsache die Öffentlichkeit vor eine ganz neue Lage stellen würde. Wenn ein Einmarsch deutscher Truppen erfolge, so werde es kaum möglich sein, die Presse weiter zurückzuhalten. Außerdem würde sich der Druck des Unterhauses weiter ver 63 14. März 1939 stärken. Der Botschafter gab als Antwort eine Darstellung der deutschen Auffassung von der Lage und berichtete in einem Telegramm, dass die britische Regierung die staatsrechtliche Regelung des Verhältnisses zwischen Slowakei und Tschechei als innere Angelegenheit ansehe, an der England nicht beteiligt sei. Die von England in München in Aussicht gestellte Garantie sei noch nicht in Kraft befindlich und selbst wenn eine derartige Garantie bereits bestünde, so könne sie nach den Ausführungen der Presse erst wirksam werden im Falle eines unprovozierten Angriffes. Adab 4 S 224 F, Stern im Unterhaus wird der Premierminister vom Abgeordneten Atlee gefragt, ob nicht Einflüsse am Werk seien, um die Slowakei von der übrigen Tschechoslowakei zu trennen und ob die Regierung nicht durch ihre Garantie aufgrund des Münchner Abkommens verpflichtet sei, eingehendes Interesse an allem zu nehmen, was die Integrität des tschechoslowakischen Reststaates betreffe. Er antwortet, dass darin kein Grund läge, die Garantie zur Auswirkung zu bringen. Auf eine weitere Frage Atlees erwiderte er wisse nicht recht, was der Herr Abgeordnete meine, er möchte aber daran erinnern, dass die Garantie sich gegen unprovozierte Angriffe auf die Tschechoslowakei richte und ein solcher habe bisher nicht statt, DWB 2 Nummer 257, gefunden. Aus dieser Antwort ergibt sich, dass Cumberland das Parlament und die Öffentlichkeit im Irrigen glauben ließ, es bestünde bereits ein Garantieabkommen zugunsten der Tschechei. Stern der französische Botschafter Corbyn in London suchte Sir Cadogan auf, um mit ihm über den Fall Tschechoslowakei zu sprechen. Er frug zunächst, ob er irgendwelche Andeutungen von den Gebieten hätte, die Deutschland besetzen werde und ob die englische Regierung beabsichtige, irgendwelche Schritte in der Angelegenheit zu unternehmen. Sir Cadogan erwiderte darauf, dass sie, soweit er wisse, nicht gedächte, in diesem Stadium eine Demarche zu machen. Es gäbe wahrscheinlich nichts Wirksameres, das sie tun könnten, um die Ausführung eines deutschen Planes zu verhindern, falls Herr Hitler sich entschlossen hätte, ihn durchzuführen. Das Obereinkommen, welches der Premierminister mit Hitler im September unterzeichnete, sah tatsächlich vor, dass die beiden Regierungen in Fragen, die unsere beiden Länder angingen, sich konsultieren sollten, aber wenn wir versuchten, beim gegenwärtigen Anlass dies Übereinkommen anzurufen, würden die Deutschen zweifellos erwidern, dass wir überhaupt keine Interessen in der Tschechoslowakei hätten, ähnlich liege es beim deutsch-französischen Übereinkommen. Darauf erwiderte Mr. Corbyn, dass er vermute, dass die britische Regierung im Hinblick auf ihr Versprechen einer Garantie doch eine gewisse Ver. 64. Pflichtung hätte. Darauf erwiderte Sir Cadogan, dass sie davon entbunden sei durch die Tatsache, dass sie versucht hätte, eine internationale Garantie der Tschechoslowakei zustande zu bringen. Sie hätte es stets deutlich gemacht, dass sie nicht eine einzelne britische Garantie beabsichtigen würde. Auf den Einwand Corbyns, dass es für die beiden Regierungen peinlich wäre, Ereignissen dieser Art zusehen und bekennen zu müssen, dass sie machtlos wären, sie zu beeinflussen, erklärte Sir Cadogan, dass es zu überlegen wäre, ob man nicht mehr Prestige verlieren würde, wenn man versuchen würde, Hitler abzuschrecken auf die Gefahr hin, von ihm verspottet zu werden, als wenn man den Ausgang der Ereignisse abwarten und dann die Schlüsse daraus ziehen würde. DBFP 4 Nummer 277, Stern in der gleichen Angelegenheit sprach der rumänische Gesandte Tilea bei Außenminister Halifax selbst vor. Er äußerte die Hoffnung, dass die britische Regierung nicht schweigend in Deutschlands Manöver einwilligen würde. Er erkannte an, dass wir keine Schritte unternehmen könnten, um es zu verhindern oder ungeschehen zu machen, aber falls wir überhaupt keine Gäste machten, würde die Wirkung auf unser Prestige überall in Mitteleuropa und auf dem Balkan verheerend sein, gerade zu einer Zeit, wo es sich zu erholen beginne von dem Schlag, der ihm in München versetzt worden sei. Er legte der britischen Regierung folgende Schritte nahe, sie hätte sofort den Besuch M.A. Stanleys und M.A. Hudsons in Berlin aufzuheben, zweitens solle die britische Regierung die Anerkennung der Slowakei als unabhängigen Staat aufschieben, drittens solle sie die Absendung ihrer Handelsmissionen nach Rumänien ankündigen und ihre Gesandtschaften in Rumänien, Jugoslawien und Griechenland zu Botschaften erheben. Es wurde Herrn Tilea erwidert, dass seine Anregungen in Erwägung gezogen würden. DBFP 4 Nummer 297, Stern Sir Winston Churchill wiederholte in einer Rede in Waltham Abbey, seinem Wahlbezirk, die Kampfansage an Deutschland, wegen der er in Zuschriften gerügt worden war. In vielen Nachkriegsveröffentlichungen ist diese Rede auf den 15. März verlegt worden, um die Schlussfolgerung zu verhindern, dass diese Kampfansage eine Rolle bei Hitlers Entscheidung gespielt habe. DB Nummer 8, Stern in einem Bericht des amerikanischen Geschäftsträgers Geist aus Berlin finden sich folgende Ausführungen, während die Entwicklung zur Krise so ernst zu sein scheint wie die der Besetzung Österreichs und des Sudetengebietes vorhergehenden, erscheinen die Reaktionen seitens der Westmächte nicht als ernst. Der britische Botschaftsrat, der heute von London zurückkehrte, erklärte, dass das britische Vorregistern Office geneigt ist, jeden Schritt der Deutschen in der Tschechoslowakei 65 14. März 1939 mit Ruhe zu betrachten und der britischen Regierung davon abraten wird, eine drohende Haltung einzunehmen. Er erklärte, dass die britische Regierung mit einer möglicherweise äußersten deutschen Aktion in der Tschechoslowakei versöhnt wäre. Die britische Botschaft hat keine Information darüber, was Hitler beabsichtigt. Die identifizierten Truppenbewegungen deuten eine gewaltsame deutsche militärische Aktion an, an der möglicherweise 40 Divisionen beteiligt sein werden. Vorregistern Relations BDES 38, Stern. Der amerikanische Botschafter Bully TT in Paris schreibt am Schluss seines Berichtes an den Außenminister, dass Barnett ihm gesagt habe, dass die britische Regierung heute Nachmittag mit ihm in Kontakt gewesen sei und dass die Briten einfach nicht wissen, was sie tun sollen. Auf seine Frage, was von der französischen Regierung für Schritte unternommen würden, habe Barnett erklärt, dass er keine Idee hätte. Vorregistern Relations BDES 38 39, Stern. Am Vorabend der Besetzung Prags landete auf dem Londoner Flugplatz Croydon ein geheimnisvolles Flugzeug. Es brachte ein Dutzend hohe Offiziere der 2. Abteilung des Prager Generalstabes, wie sie nach französischem Vorbild genannt wurde, in Sicherheit. Sie bildeten in London eine wichtige Stütze Beneschs. Hinzu kam die tschechische Diplomatie, die zumeist auf ihren Auslandsposten verblieben war, insgesamt etwa 80 Familien, deren Unterhalt sofort finanzielle Probleme aufwarf. Ein erheblicher Dispositionsfonds, den Benesch auf der GI-Sandschaft in Stockholm deponiert hatte, war den Nazis ausgehändigt worden. Bei der Sicherung der finanziellen Basis der zweiten Emigration kamen jedoch Benesch seine Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg zugute. Er hatte schon anlässlich der ersten Amerikareise seinen Besuch bei Roosevelt mit diesem Problem zu verbinden gewusst, und später kam ihm die Großzügigkeit der britischen Regierung zu Hilfe, die ihm Anleihen im Gesamtbeträge von etwa 40 Millionen Pfund gewährte. Die Beherrschung aller Finanzquellen durch eine Hand schaltete in der tschechischen Exilpolitik jede demokratische Mitbestimmung aus. Männerrang, wie der ehemalige Ministerpräsident Dr. Hoca, der Pariser GI von Sante Dr. Ossuski und die langjährigen sozialdemokratischen Minister Bechüne und Nikas, die sich wiederholt gegen Beneschs Präsidialdemokratie auflehnten, mussten sich immer wieder unterwerfen. Unter diesem System stützte sich Benesch fast ausschließlich auf die von Dr. Riebka und Dr. Stransky repräsentierten tschechischen Nationalsozialisten und die von ihnen beeinflusste Offiziersklique des Geheimdienstes 66 14. März 1939 von das schildert Wenzel Jaksch in seinem Buche Europas Weg nach Potsdam, S351F, und wird bestätigt. Prager Geheimakten R. Urban, die Demokratenpresse im Lichte Stern. Um 18 Uhr orientiert der Reichsaußenminister den italienischen Botschafter Attolico über die Lage, das zukünftige Schicksal und die politische Struktur von Böhmen und Mähren würden heute mit Hacha verhandelt. Eine militärische Macht dürfe dieses Gebiet in Zukunft nicht mehr darstellen. Der Benesch-Geist habe wieder um sich gegriffen, unsere Geduld sei zu Ende. Intrigen mit unseren Gegnern im Westen seien gesponnen worden. Man habe versucht, aus der Tschechei noch einmal einen politischen Faktor im europäischen Spiel zu machen. Der Führer wolle die Eiterbeule aufstechen. Die Liquidierung dieses Problems sei nicht nur im deutschen, sondern auch im Interesse der Achse gelegen. Für eine früher oder später notwendige Auseinandersetzung an anderer Stelle und für die dadurch den Achsenmächten gemeinsam entstehenden Aufgaben sei der jetzige Vorgang eine nützliche Vorbereitung, Adab 4 S227F, Stern. Staatspräsident Hacha traf um 22 Uhr und 40 Minuten in Berlin ein und wurde mit seiner Begleitung von Staatssekretär Meissner begrüßt. Noch auf dem Bahnsteig, kurz bevor Hacha in einem plötzlich einsetzenden Schneegestöber die Front der vor dem Anhalter Bahnhof aufgestellten Ehrenformation abschritt, hatte ihm der tschechoslowakische Gesandte in Berlin, Mastny, mitgeteilt, dass deutsche Truppen bereits die tschechische Grenze bei Ostrau überschritten hätten. Schmidt, S437, Stern. Schon als ich den tschechischen Staatspräsidenten, der von seinem Außenminister Dr. Kwalkowski begleitet war und bei seiner Ankunft in Berlin mit den einem fremden Staatsoberhaupt zustehenden Ehren aufgenommen wurde, vom Bahnhof in sein Quartier im Hotel Adlon begleitete, erzählte er mir in aufgeregter Gesprächigkeit, dass er angesichts der unhaltbar gewordenen Situation in seiner Heimat zu dem Entschluss gekommen sei, den Führer und Reichskanzler um Hilfe und Schutz anzugehen, und dass er hoffe, bei ihm Bereitwilligkeit zu einer gemeinsamen politischen Arbeit zu finden. Meissner, Staatssekretär, S. 476, Stern. Um 23 Uhr und 30 Minuten begrüßte Reichsaußenminister von Ribbentrop den Staatspräsidenten Dr. Hacha im Hotel Adlon. In der Aussprache sagte ihm dieser, dass er das Schicksal der Tschechoslowakei in die Hände des Führers zu legen 67 15. März 1939 beabsichtige. Ich habe dies dem Führer gemeldet und er hat mich beauftragt, ein Abkommen zu skizzieren, IMT BDX S291, Mittwoch den 15. März 1939 um 1 Uhr und 15 Minuten wurden Dr. Hacha und Außenminister Kwalkowski von Adolf Hitler in der neuen Reichs-GNZ-Lei empfangen. Anwesend waren noch der Reichsaußenminister von Ribbentrop, Generalfeldmarschall Göring, General Keitel, Staatssekretär Weizsäcker, Staatsminister Meissner und Staatsminister Dietrich, sowie Legionsrat Hewill, der die Besprechung in seiner Aufzeichnung festhielt, DBN 9a, und Staatssekretär Kepler, dem wir folgenden Bericht verdanken: Aussage Kepler IWSTRPR Fall 11, Brat BD38S12997FF, es war für Midi ganz besonders eindrucksvoll, wie Hacha, als er das Zimmer des Führers betrat. Sofort mit zwei vorgestreckten Händen dem Führer entgegenging und ihm etwa sagte, Exzellenz, Sie werden nicht wissen, wie ich Sie verehre. Ich habe jede Schrift von Ihnen gelesen und habe mich bemüht, jede Rede von Ihnen zu hören, und nun endlich habe ich das Glück, Sie persönlich kennenzulernen. Diese Begrüßung war natürlich völlig überraschend für alle. Wir nahmen dann an dem berühmten runden Tisch vor dem Kamin Platz und bevor der Führer irgendetwas sprach, ergriff Hacha selbst das Wort, schilderte seinen Lebenslauf, erwähnte immer, dass er nicht Staatsmann und Politiker sei, sondern habe nun mit den Augen eines Richters die Geschichte der Tschechei studiert und habe festgestellt, dass es dem tschechischen Volk immer am besten gegangen wäre in den langen Jahrhunderten, wenn sie friedlich mit dem deutschen Volk zusammengelebt und zusammengearbeitet hätten. Es kamen noch weitergehende Erörterungen und Hacha erklärte dann, ihre Politik sei auf Abwege gekommen und es müsste eine Änderung eintreten, und er schloss etwa wörtlich mit dem Satz, Exzellenz, ich lege hiermit das Schicksal meines Volkes in Ihre Hände. Entscheiden Sie. Der Führer entgegnete verhältnismäßig kurz, dass er über die Erkenntnisse und die Stellungnahme des Staatspräsidenten natürlich sehr erfreut sei. Er erwähnte noch, dass man die Tschechoslowakei, die ja in das Reich eingesprengt war, als Flugzeugmutterschiff ausgebaut habe oder dabei sei, auszubauen und dass dadurch die Lage für ihn unerträglich geworden sei. Sternkeitel schildert, dass er ein zweites Mal die Besprechung mit Hacha unterbrechen musste, um an die Zeit zu mahnen, weil das Heer endgültigen Befehl verlange, ob einmarschiert werden solle. Ich wurde kurzerhand entlassen, es sei erst 2 Uhr, der Görlitz, Keitel-Befehl werde noch vor 4 Uhr ergehen es 200, daraus ergibt sich, dass der Einmarschbefehl erst nach Unterzeichnung des Abkommens erteilt wurde. 68. 15. März 1939 nach Beendigung der eigentlichen Aussprache um 2 Uhr und 15 Minuten bekamen Dr. Hacha und sein Außenminister Gelegenheit mit ihrer Regierung und dem Generalstabschef zu telefonieren. Außerdem fanden Besprechungen zwischen V. Ribbentrop und Qualkowski und Dr. Hacha sowie Göring statt. Wie V. Ribbentrop in Nürnberg aussagte, schloss sich Qualkowski verhältnismäßig leicht dem deutschen Standpunkt an und deshalb bat er ihn, in dem Sinne auf Hacha einzuwirken, dass die ganze Aktion ohne Blutvergießen vor sich gehen möge. Während seiner Aussprache mit Göring bekam Dr. Hacha einen Schwächeanfall angeblich auf dessen Drohung mit der Bombardierung Prags hin, doch ging dieser Anfall nach einer Beruhigungsspritze durch Hitlers Leibarzt Professor Morell rasch vorüber. Stern Göring sagte in Nürnberg über seine angebliche Drohung aus, IMTBD 9S341, dann sprach ich mit Hacha in Gegenwart seines Gesandten und drang auf ihn, dass die Forderung des Führers, die Truppen mögen sich beim Einmarsch der Deutschen zurückhalten, damit kein Blutvergießen käme, raschestens durchgeführt würde. Ich sagte ihm, dass das ja doch nichts nütze, der Führer sei entschlossen, hielte es für notwendig und es könne sich nur um unnützes Blutvergießen handeln, denn Widerstand sei ja auf die Dauer in keiner Weise möglich. Ich habe dabei die Äußerung getan, dass es mir leid täte, wenn ich das schöne Prag bombardieren müsste. Die Absicht, Prag zu bombardieren, bestand nicht, es war auch kein diesbezüglicher Befehl gegeben, denn selbst bei einem Widerstand wäre das nicht notwendig gewesen, der Widerstand sei jederzeit leichter ohne dieses Bombardement zu brechen. Aber ein solcher Hinweis glaubte ich, dass er als Argument mitwirken würde, die Sache zu beschleunigen. Stern um 3 Uhr und 30 Minuten wurde die allgemeine Aussprache bei Hitler wieder fortgesetzt und dabei sagte Hacha, dass die Tschechen ihre besten und glücklichsten Jahre in der Zeit erlebt hätten, als ihr Land mit dem Deutschen Reich verbunden war, und dass er hoffe, dass nun in der engen Verbindung der Tschechei mit dem neuen Großdeutschen Reich eine neue gute Entwicklung für sein Land käme. Als die Abmachungen unterschrieben wurden, DB Nummer 9b, meinte er noch, dass man ihn wegen dieses Vertrages in manchen Kreisen seines Volkes scharf anfeinden werde, aber in der Zukunft werde man sicher anerkennen, dass er mit diesem Besuche dem Land einen guten Dienst geleistet habe. Stern 69, 15. März 1939. Als ich Dr. Hacha nach dieser Konferenz um 4 Uhr und 30 Minuten in das Hotel Adlon zurückbegleitete, sagte er zu mir, es sei dies der schwerste Tag und der härteste Entschluss seines Lebens gewesen, aber er sei überzeugt, bei der gegebenen Sachlage richtig und zum Besten seines Landes gehandelt zu haben. Meißner, Staatssekretär, S479F, Stern gegen 6 Uhr und 30 Minuten fuhr der Sonderzug Hitlers vom Anhalter Bahnhof ab nach Böhmisch-Leipa, wo eine vorausbeorderte Wagenkolonne auf ihn wartete, die Zollbeamten auf beiden Seiten schienen bereits angewiesen zu sein, deutsche Fahrzeuge passieren zu lassen. Ohne auch nur den Versuch zu machen, uns anzuhalten, wurden die Schranken sofort geöffnet. Das Schneetreiben wurde immer stärker. In langsamem Tempo durchfuhren wir etwa gegen 4 Uhr nachmittags fuhren wir in Prag die Tschechoslowakei ein. Das Leben in der alten ehrwürdigen Stadt ging seinen normalen Gang. Bei der Durchfahrt durch die Straßen wurden wir kaum bemerkt. Wir fuhren direkt zu Marcin, dem Sitz der tschechischen Regierung. Wir waren noch nicht angemeldet und niemand nahm von uns Notiz. Etwa gegen 5 Uhr nachmittags traf Staatspräsident Hacha, mit dem Zug aus Berlin kommend, auf der Burg ein. Zu seiner größten Verwunderung erwartete ihn dort der Chef. Eine derartige Schnelligkeit des Handelns hatte er nicht für möglich gehalten, Erich Kempka, Ich habe Adolf Hitler erbrannt, S59F, Stern. Das deutsche Konsulat meldete aus Brünn, dass dort die Volksdeutschen am Vormittag die Macht in der Stadt übernommen hätten, dass die Bevölkerung mit Freude den Einmarsch der deutschen Truppen erwarte und dass Ruhe herrsche. Adab 4S237, Stern. Die karpato-ukrainische Regierung bittet die deutsche Regierung um Mitteilung, ob sie ein Protektorat über die Karpato-Ukraine annehme und ob diese den Ungarn zugesprochen sei, da sie auf der ganzen Südostgrenze im Vormarsch, Adab 4S239, seien. Um 16 Uhr trifft ein Telegramm der karpato-ukrainischen Regierung ein, dass sie die Selbstständigkeit proklamiert habe und Maßnahmen gegen Ungarn und Schutz und Hilfe gegen die Tschechen vom Reich erbitte. Staatssekretär Weizsäcker weist das deutsche Konsulat in Tschust an, der karpato-ukrainischen Regierung mündlich mitzuteilen, dass die deutsche Regierung, Adab 4S240, 70 15. März 1939 ihr den Rat erteile, keinen Widerstand zu leisten, nachdem die ungarischen Truppen in breiter Front vorrücken. Sie könne unter den gegebenen Verhältnissen auch kein Protektorat übernehmen. Adab 4S240, Stern. Dr. Tissö sandte an Generalfeldmarschall Göring ein Telegramm, in dem er Adolf Hitler mitteilen lässt, dass der slowakische Staat sich dem Schutze des Reiches unterstelle. Dieses Telegramm wurde Hitler am folgenden Tag in Prag überreicht. DD 7-1S9, Stern. Die Gazeta Polska begrüßte in einem Leitartikel unter der Überschrift Es lebe die unabhängige Slowakei den neuen Staat und stellte fest, dass Polen seit Jahren das einzige Volk gewesen sei, das die slowakische Nationalbewegung UN eigennützig unterstützte. Sternbotschafter Kolundr sprach am Mittag bei Staatssekretär Weizsäcker vor, um ihm den Protest seiner Regierung zur tschechoslowakischen Angelegenheit zu bringen. Der deutsche Einmarsch stünde im Widerspruch mit dem Münchner Abkommen. Herr V. Weizsäcker erwiderte ihm, dass das Abkommen zwei Elemente enthalten habe, nämlich die Bewahrung des Friedens und das französische Desinteressement an den Ostfragen. Er machte dem französischen Botschafter die Zwangsläufigkeit klar, die zu dem Abkommen mit der tschechischen Regierung geführt habe. Es sei für eine französische Demarche kein Anlass vorhanden. Adab 4S238, Stern. In Paris erklärte Außenminister Barnett dem deutschen Botschafter, dass er unser Vorgehen in der Tschechei für einen schweren Schlag gegen die europäische Friedensfreunde ansehe. Es sei die Konsultat-IV-Abrede vom 6. Dezember nicht beachtet worden. Der deutsche Botschafter machte ihm hiergegen klar, dass die Konsultat-IV-Abrede deshalb keine Anwendung finden könne, weil es sich nicht um einen europäischen Konflikt, sondern um ein durch die innere Zersetzung der Tschechei bedingtes, mit deren Einwilligung erfolgtes, Eingreifen handle, bei dem Eile geboten gewesen sei. Adab 4S245, Stern. Der englische Botschafter Henderson ließ dem Reichsaußenminister die ihm am Vorabend zugegangene Not überreichen. Adab 4S239, 71 15. März 1939 Botschafter V. Dirksen teilt aus London mit, dass er Außenminister Halifax unter Zusatz der vorgeschriebenen Bemerkungen das Abkommen mit Dr. Hacher übergeben habe. Halifax habe seinem Bedauern Ausdruck gegeben, dass die Ereignisse der letzten Tage neue Unruhen und Erschütterungen verursacht und den beginnenden Prozess einer allgemeinen Beruhigung unterbrochen hätten, sei jetzt auch vorläufig nicht möglich, den Besuch des Handelsministers Stanley in Berlin durchzuführen und zu einer Regelung allgemeinwirtschaftlicher Fragen zu kommen. Er, V. Dirksen, habe Halifax erwidert, dass die in München versuchte Lösung durch das verfassungswidrige Vorgehen der Prager Regierung gegen die Slowakei in Frage gestellt worden sei und dass kein Zusammenhang zwischen diesen Ereignissen und den deutsch-englischen Wirtschaftsbeziehungen bestünde. Dirksen schließt damit, dass die allgemein herrschende Stimmung sich dahin kennzeichnen lasse, dass ein Gefühl unterdrückter Wut empfunden werde, während nach außen hin eine bewusste Mäßigung zur Schau getragen würde. Es, Adab 4S245, Stern. Der englische Botschafter teilte im Auftrag seiner Regierung mit, dass in Hinsicht auf die gegenwärtigen Zustände der Besuch des Handelsministers Stanley unzeitig sei und daher verschoben werden müsse. Das gelte auch für die geplanten Veranstaltungen. Der Auftrag hierzu war ihm schon um 13 Uhr telefonisch vom Foreigistern Office erteilt worden, damit er ihn vor der Verkündung im Unterhaus durch Chamber, Adab 4S372, Lane ausführen könne. Zur Protektoratslösung. DBFP 4 Nummer 266, Stern. Henderson sandte an Lord Halifax folgenden Brief mit seiner Stellungnahme, DBFP 4 Anhang I, 8, S595, was man wundern Sie sich, dass ich Berlin als einen seelenopfernden Job betrachte. Hitler hat wieder geradewegs die Fassung verloren. Es ist alles sehr unerwartet gekommen selbst für die Deutschen, und Göring, der zweifellos zu seinem großen Widerwillen zurückgerufen wurde, wäre niemals erlaubt worden sein fortzureisen, wenn irgendein solcher Schritt beabsichtigt worden wäre. Aber Hitler ist ein Meister darin, die Ereignisse zu seinem eigenen Vorteil zu wenden, und der militärische Streich der Tschechen in Pressburg gab ihm die günstige Gelegenheit. Und die Extremisten haben wieder den Sieg davongetragen, und alles hoffen kann, ist, dass sie es am Ende bedauern werden. Was mich mehr als alles andere bedrängt ist die Handhabe, die es den Kritikern an München erkannt habe, dass die vollständige Unterwehr geben wird. Nicht, dass ich nicht stets Fang der Tschechen unter Deutschland unvermeidlich war. Ich erkannte das und 72 15. März 1939, das ist ein Grund, warum all das Geschwätz über Holland, die Schweiz und die Ukraine mich ärgerte. Es wendete die Sinne der Leute von den wirklichen Zielen ab und war, so glaube ich, weitgehend von den extremen Nazis für gerade diesen Zweck ausgestreut. Aber ich sah nicht die blitzartige Wendung voraus, die die Ereignisse nehmen würden. Allerdings, wie ich zu meiner Rechtfertigung sagen darf, sah das auch niemand anders voraus. Und ich bin heute neugierig, was Mussolini von dem Ganzen denkt. Der einzige gute Punkt ist wahrscheinlich nach seiner Meinung, dass es den Polen und Ungarn eine gemeinsame Grenze geben wird. Ich war gestern Abend sehr unangenehm überrascht, als ich hörte, dass Präsident Hacha auf dem Wege nach Berlin war. Warum er selbst kam, kann ich mir nicht denken. Aber ich darf wohl sagen, es war schließlich das Beste, da Hitler sich entschlossen hatte, zu äußersten Maßnahmen zu schreiten, und dass der Präsident selbst die Erklärung in einem Sinne unterzeichnete, die uns von einer Position ausließ, die hoffnungslos war. Ich nehme an, Sie werden mit der französischen Regierung die Frage der Zurückziehung der Botschafter erwägen. Ich sprach hierüber heute Morgen mit meinem französischen Kollegen. Er war gegen diese Idee und zwar aus dem Grund, dass das Italiens Spiel spielen würde. Ich weiß nicht, was zu denken ist. Die Aufgabe des Stanley-Hudson-Besuchs, die ich selbstverständlich annehme, gibt uns eine gute Gelegenheit eines sofortigen Zeichens des Missfallens, und möglicherweise ist es das Beste, zu warten und zu sehen, wie die Dinge sich entwickeln. Es war zweifellos Wiens Aufgabe, mit dem Manöver zu beginnen, und da sie erfolgreich war, hat Hitler sie für seine Zwecke benutzt. Vor ein paar Tagen sagte ich zu einem aus meinem Stab, dass ich mir nicht sicher wäre, ob Newton oder ich unsere Stellung verlieren würden oder wir beide. Ich erwarte, die Deutschen werden den Ersteren auf jeden Fall loswerden wollen. Wenn sie es tun, dann mag der Letztere auch folgen. Wir können nicht gegen Deutschland Krieg führen deswegen, aber wir können die Beziehungen auf ein Minimum reduzieren, und ich bin von Herzen dafür. Stern: Der englische Botschafter in Paris berichtet Außenminister Halifax, dass Barnett seine Meinung aufrechterhalte, dass man in dieser Angelegenheit ohnehin nicht intervenieren könne. Aber er sei sehr beunruhigt von der unnötigen Nazi-Brutalität und deren gangstergleichen Methoden. Großbritannien und Frankreich müssten ihre Aufrüstung so schnell und intensiv wie möglich fortsetzen und ihre Verbindung wäre wichtiger denn je. Er halte es für wahrscheinlich, dass enge Rumänien der nächste Gang im Nazi-Menü sei. Stern, DBFP 4NA 270, 73, 15. März 1939. In einer Unterhaltung mit dem französischen Botschafter Corbin sagte Halifax, der eine Vorteil wäre der, dass die deutsche Aktion der etwas unangenehmen Verpflichtung einer Garantie, in die England und Frankreich verwickelt waren, ein natürliches Ende gebracht hätte. Corbin stimmte dieser Auffassung bei und führte noch aus, dass das hauptsächliche und unmittelbare Interesse der französischen Regierung nunmehr darin bestünde, die Auswirkung der Ereignisse auf die italienische Politik zu beobachten. DBFP 4 Nummer 280, Sternministerpräsident Cambellain gab zu den Ereignissen in der Tschechoslowakei eine Erklärung im Unterhaus ab, über die Botschafter von Dirksen berichtete, DB Nummer 10, Stern: Die Times schrieb, dass für England keine militärische Verpflichtung und daher kein Anlass zum Eingreifen bestünde, die Daily Mail, das alles geht England nichts an, der Abgeordnete Sir Archibald Sauby sagte in der Debatte, die Tschechoslowakei brach zusammen, weil sie zusammenbrechen musste, und sie brach von innen her zusammen. Der frühere Außenminister Eden forderte, wir sollten mit allen Nationen, wo sie auch liegen, und wer sie auch sind, die gleichen Geistes mit uns sind, unsere Politik besprechen und auch wie weit wir mit ihnen gehen wollen. Sobald wir darüber Beschluss gefasst haben, müssen wir mit ihnen militärische Pläne aufstellen, um unseren Beschluss zu bekräftigen. Es gibt Zeiten, in denen eine große Nation große Entschlüsse fassen muss, und ich glaube, dass eine solche Zeit jetzt angebrochen ist. Stern: Der italienische Botschafter wurde am Vormittag und Nachmittag von Staatssekretär Weizsäcker über die Vorgänge unterrichtet. Adolf Hitler lässt Mussolini durch den Prinzen Philipp von Hessen eine Sonderbotschaft zukommen, dass er gehandelt habe, weil die Tschechen ihre Streitkräfte an den Grenzen nicht demobilisierten, weiterhin ihre Beziehungen zu Russland aufrechterhielten und weil, Adab 4S 513, sie die Deutschen misshandelten. Stern: Im Ciano-Tagebuch lesen wir, es ist unnütz, sich darüber täuschen zu wollen, dass all dies das italienische Volk besorgt macht und demütigt. Es ist notwendig. 74. Ihm eine Genugtuung und eine Gegenleistung zu verschaffen, Albanien. Ich spreche darüber mit dem Duce, dem ich auch meine Überzeugung bekunde, dass wir jetzt weder örtliche Schwierigkeiten noch ernsthafte internationale Entwicklungen bei unserem Vorstoß finden werden. Stern, ferner am späten Nachmittag, der Duce spricht noch von der Möglichkeit eines Schlages in Albanien, bleibt aber unentschlossen. Nach seiner Ansicht könnte auch die Besetzung Albaniens in der Meinung der Welt kein Gegengewicht bilden gegen die Einverleibung eines der reichsten Länder, wie es Böhmen ist, ins Reich. Stern: Aus Memel wird berichtet, unter dem Eindruck des deutschen Einmarsches in die Tschechoslowakei hisste die deutsche Bevölkerung des Memelgebietes spontan Hakenkreuzfahnen. Zwischenfälle hätten sich nicht ereignet, obwohl die Stimmung der Bevölkerung erregt sei, dass bei der geringsten litauischen Provokation mit schweren zusammen, Adab VS 431, Stößen gerechnet werden müsse. Dr. Neumann, der Führer der Memeldeutschen, gab im Landtag vor den Memeldeutschen Abgeordneten eine Erklärung über die Lage des Memeldeutschtams ab, worauf ihm die Vollmacht erteilt wurde, im Namen der Memeldeutschen Erklärungen abzugeben und erforderliche Maßnahmen zu treffen. ADAP VS 432, Dr. Neumann unterrichtete am Nachmittag die Abgeordneten und Direktoriumsmitglieder über die völlige Ergebnislosigkeit seiner Unterredung mit dem Landespräsidenten und Gouverneur und erklärte, dass diese Tatsache die MEMAL-Deutschen zum Handeln zwinge. ADAP VS 434, Stern gegenteilige Darstellungen über den Empfang Hachas. Über den Empfang Hachas durch Hitler wurden natürlich in der gegen Deutschland eingestellten Presse tollste Gräuelmärchen verbreitet, die im Nürnberger Prozess wieder aufgewärmt wurden. Sie gingen in der Hauptsache vom französischen Botschafter Colindre aus, der am 17. März 1939 seiner Regierung Bericht erstattete. Inwieweit die Einzelheiten dieses Romans von den Tatsachen abweichen, können die Leser anhand der geschilderten Vorgänge selbst beurteilen. Colindre schreibt in seinen Memoiren, DB Nummer 11, Colindre, S. 373, diese dramatische Szene wurde am gleichen Morgen meinem Botschaftssekretär Dacin von einem Zeugen geschildert. Er war der Gesandtschaftsrat der tschechischen Gesandtschaft in Berlin, der seine Vorgesetzten in die Reichsgesetzlei 75 15. März 1939 begleitet hatte. Das ist unmöglich, weil einmal der bittere Gesandtschaftsrat bei den Unterredungen überhaupt nicht dabei war und sich damals angesichts der nunmehrigen Machtverschiebung gehütet haben dürfte, solche Behauptungen selbst dann aufzustellen, wenn sie wahr gewesen wären. In seinem Buche selbst gibt Colindre eine von diesem Bericht stark abweichende Darstellung. Stern, der ehemalige Vorstand der Kanzlei Dr. Hachas, soll nach dem Kriege vor einer tschechischen Untersuchungskommission zu Protokoll gegeben haben, Dr. Pupelka sagte aus, dass er über die Unterredung zwischen Hitler und Hacha in der Nacht vom 14. auf den 15. März 1939 aus einem Schriftstück erfahren hatte, welches Dr. Hacha selbst verfassen ließ und eigenhändig unterschrieb. Dieses Schriftstück wurde als Geheimdokument in einem besonderen Schrank aufbewahrt. Dr. Pupelka als Vorstand der Präsidenten-Gesetzlei hatte Zutritt zu diesem Schrank und hat das Dokument gelesen. Er erinnert sich gelesen zu haben, dass Hacha auf den Besuch bei Hitler bis 2 Uhr in der Nacht warten musste. Das Zimmer, wo er empfangen wurde, war mit blendendem Licht beleuchtet. Hitler war umgeben von einer großen Anzahl von Militärs. Hacha reproduziert in dem Schriftstück einen Ausspruch Görings des Inhalts, dass, wenn Hacha nicht die Bedingungen akzeptiere, die ihm bezüglich der Besetzung von Böhmen und Mähren vorgelegt wurden, er, Göring, Prag von der Luft aus angreifen und vollkommen vernichten werde, um England und Frankreich ein warnendes Beispiel zu geben, damit diese Staaten sehen, was mit ihren Städten geschehen würde, wenn sie sich in den Krieg einlassen. Hacha begann die Unterredung mit Hitler mit der slowakischen Frage. Hitler reagierte nicht darauf und antwortete Hacha, dass er bereits den Befehl gegeben habe, dass deutsche Truppen um 6 Uhr in der Frühe des 15. März Böhmen und Mähren besetzen. Hitler legte dann die Bedingungen vor, die Hacha akzeptieren solle, Hacha machte Einwendungen. Das half aber nichts. Aus dem Schriftstück Dr. Hachas war ersichtlich, dass er zur Unterschrift des Dokuments über den deutschen Schutz gezwungen wurde, dass er um den Schutz nicht freiwillig ersuchte und das Dokument unter einem psychischen Druck unterschrieb. D. Pupelka fuhr fort, in dem Schriftstück, wie ich mich erinnere, stand, dass Dr. Hacha während seines Besuches bei Hitler geistig so aufgeregt war, dass er einen Anfall bekam und der anwesende Leibarzt Hitlers ihm Injektionen gab. Aus dem Schriftstück und aus späteren Bemerkungen, die Hacha vor mir machte, habe ich den Eindruck, dass auf Dr. Hacha von Hitler und Göring mittels Drohungen gegen das tschechische Volk ein Druck ausgeübt wurde und dass ihm nicht die Zeit gegeben wurde, die Sache zu überlegen oder sich mit den Regierungsfaktoren ordentlich zu beraten. Dieses Protokoll, das in Nürnberg als Dokument PS Nummer 3061, IMTXXI, S15FF, zur Grundlage der Entscheidung gemacht wurde, spricht für sich. Ein 76-15. März 1939 Dritter, der Vernehmende, behauptet, dass Dr. Pupelka ausgesagt habe, er könne sich erinnern, dass Hacha in einem besonderen Schrank seiner Kanzlei eine solche Niederschrift des Empfangs niedergelegt habe, und diese habe er lesen können. So dumm also soll der lebenserfahrene Jurist Hacha gewesen sein, dass er das Dokument in einem Schrank aufbewahrte, der in nächster Nähe der SS stand, und zu dem jederzeit ein Beamter die Möglichkeit der Einsicht hatte. Wozu soll er überhaupt eine solche Niederschrift verfasst haben? Warum wurde im Prozess die Niederschrift nicht vorgelegt? Die zweite Aussage des politischen Referenten Dr. Josef Kliment, der mit in Berlin, aber auch nicht bei der Unterredung anwesend war, ist von gleicher Qualität, so dass man sich die Wiedergabe ersparen kann. Auch was die Tochter Hachas ausgesagt haben soll, ist nicht ausreichend, um die falschen Behauptungen über den Verlauf des Empfangs zu stützen. Stern als deutscher Ohrenzeuge schreibt Staatssekretär V. Weizsäcker in seinen Erinnerungen, die politische Lage eines Landes aber und der auf Hacha lastende militärische Druck waren hinreichend, um ihm die Reise nach Berlin nahezulegen und um ihm das als geringstes Übel hinzustellen, was er dann unterschrieb. Ich war beim ersten Teil des Gesprächs Ohrenzeuge. Ich sah, wie Hacha schon beim Eintreten eine bedauernswerte Figur machte und hörte, wie er von vornherein zu ganz großen Konzessionen sich bereit erklärte. Die psychologische Einwirkung von Hitler, der das Gespräch in raffinierter Mischung von Drohungen und Lockungen führte, und spätere militärische Erpressung durch Göring taten das Übrige zur Unterschrift, Weizsäcker S. 217, Stern, der ehemalige Staatsminister Otto Meissner sagte in Nürnberg demgegenüber unter Eid aus, WSTPR Fall 11 Prat BD 14S 4662, dieser Teil der Unterhaltung, von dem ich sprach, hat sich in durchaus höflich besprechlichen Formen abgespielt. Nach dieser habe ich mich entfernt, Jungen lösten sich dann in einer Reihe von Einzelbesprechungen auf, in denen Göring, Ribbentrop, Keitel Prag telefoniert. Es trat dann eine Pause ein, weil Dr. Hacher, ein älterer Herr, etwas erschöpft war und schließlich trat wieder ein größerer Kreis im Arbeitszimmer Hitlers zusammen. Erst dann habe ich mit einem Teil der anderen Herren teilnahmen. Es wurde dann noch einmal mit wieder das Arbeitszimmer Hitlers betreten, wo ein Vertrag unterzeichnet wurde. Auch hier entwickelte sich dann eine längere Unterhaltung. Ich habe aber niemals gehört, dass Hacher, sei es von Hitler, sei es von Göring oder Ribbentrop, gedroht oder unter starken Druck gesetzt worden sei. Ich hatte vielmehr auch in der 77. 15. März 1939 Schlussunterhaltung den Eindruck, dass Hacher zwar zwangsläufig unter dem Druck der politischen Lage seines Landes und der Abspaltungs- und Selbstständigkeitserklärung der Slowakei, aber doch immer aus freiem Entschluss gehandelt hatte. Ich erinnere mich auch aus dieser Unterhaltung, dass er sagte, dass die Tschechen ihre besten und glücklichsten Jahre oder Jahrhunderte in der Zeit erlebt hätten, als ihr Land mit dem Deutschen Reich verbunden war und dass er hoffe, dass nun in der engen Verbindung der Tschechei mit dem neuen Großdeutschen Reich eine neue gute Entwicklung für sein Land käme. Und ich weiß noch bestimmt, dass er am Schluss, als er das Protokoll, die Abmachung, deren Inhalt ich damals nicht kannte, unterschrieb, sagte, man werde ihn wegen dieses Vertrages in manchen Kreisen seines Volkes scharf anfeinden, aber in der Zukunft werde man sicher anerkennen, dass er mit diesem Besuche dem Land einen guten Dienst geleistet habe. Ich habe also bei dieser ganzen Konferenz, bei der ich anwesend war, nichts gemerkt davon, dass Hacher unter eine Bedrohung oder unter einen Druck gesetzt worden sei. Reichsaußenminister V. Ribbentrop sagte im Nürnberger Prozess zu den von Beschuldigungen wegen des auf Hachers ausgeübten Druckes aus, IMTBDXS 393 FF, Sir David Maxwell Füfe, erinnern Sie sich an Hitlers Worte, dass die deutschen Truppen um 6 Uhr morgens einmarschieren würden. Er schämte sich fast, zu sagen, dass auf jedes tschechische Bataillon eine deutsche Division komme. Von Ribbentrop, das ist möglich, dass sowas gesagt worden ist. An Einzelheiten entsinne ich mich nicht. Sir David Maxwell Füfe, falls derartige Dinge gesagt wurden, stimmen Sie mir dann bei, dass auf Präsident Hacher ein ganz unerträglicher Druck ausgeübt wurde. Von Ribbentrop, zweifellos hat Hitler eine sehr klare Sprache geführt. Aber ich muss dazu sagen, dass der Präsident Hacher seinerseits nach Berlin gekommen war, um auch mit Hitler eine Lösung zu finden. Er war überrascht, dass der Einmarsch der Truppen erfolgen sollte. Das weiß ich und dessen entsinne ich mich genau. Aber er hat sich dann damit einverstanden erklärt und sich dann mit seiner eigenen Regierung und seinem Generalstab in Verbindung gesetzt, dass den deutschen Truppen kein feindlicher Empfang zuteil würde. Das von mir skizzierte Abkommen hat er dann mit Hitler und dem Außenminister der Tschechoslowakei und mir vollzogen. Sir David Maxwell Füfe, stimmen Sie mir darin bei, dass dieses Abkommen durch Androhung einer Angriffsaktion seitens der deutschen Armee und Luftwaffe zustande gekommen ist. Ribbentrop, es ist sicher, da der Führer dem Präsidenten Hacher gesagt hat, dass die deutsche Armee einmarschieren würde, dass natürlich unter diesem Eindruck dieses Dokument geschrieben worden ist, das ist richtig. Sir David Maxwell Füfe, glauben Sie nicht, dass Sie wenigstens eine meiner 78 15. März 1939 Fragen direkt beantworten könnten? Ich wiederhole meine Frage, stimmen Sie mir bei, dass jenes Dokument durch unerträglichen Druck und Androhung eines Angriffs zustande gekommen ist? Das ist eine einfache Frage. Stimmen Sie mir bei? Von Ribbentrop, so nicht, nein. Sir David Maxwell Füfe, welchen weiteren Druck könnten Sie auf das Oberhaupt eines Staates ausüben, außer ihm zu drohen, dass Ihre Armee in überwältigender Stärke einmarschieren und Ihre Luftwaffe seine Hauptstadt bombardieren würde? Von Ribbentrop, Krieg, zum Beispiel. Sir David Maxwell Füfe, was ist denn das anderes als Krieg? Sehen Sie es nicht als Krieg an, wenn die Armee im Stärkeverhältnis von einer Division gegen ein Bataillon einmarschieren und die Luftwaffe Prag bombardieren würde? Von Ribbentrop, Präsident Hacher hatte dem Führer erklärt, dass er das Schicksal seines Landes in die Hände des Führers lege und der Führer hat. Sir David Maxwell Füfe, ich möchte, dass Sie meine Frage beantworten. Meine Frage ist äußerst einfach, und ich möchte, dass Sie sie beantworten. Sie haben uns erklärt, dass das Abkommen zustande kam, nachdem jene Drohungen ausgesprochen wurden. Von Ribbentrop, nein, das habe nicht gesagt. Sir David Maxwell Füfe, jawohl, das sagten Sie vor einem Augenblick. Von Ribbentrop, nein. Sir David Maxwell Füfe, ich sagte, dass dieses Abkommen durch Androhung von Krieg zustande kam, stimmt das? Von Ribbentrop, ich glaube, dass diese Drohung unvergleichlich viel geringer ist, als die Drohungen, unter denen Deutschland jahrelang durch den Versailles-Vertrag und seine Sanktionen gestanden hat. Sir David Maxwell Füfe, wollen Sie nunmehr, ohne Vergleiche zu stellen, meine Frage beantworten? Stimmen Sie mir darin bei, dass diese Zustimmung durch Androhung von Krieg erreicht wurde? Ribbentrop, sie ist erfolgt unter dem Druck, und zwar unter dem Druck des Einmarsches in die nach Prag, da ist kein Zweifel. Aber entscheidend bei der ganzen Sache war, dass der Führer dem Präsidenten Haha die Gründe auseinandergesetzt hat, warum er dies tun müsste, und Haha hat zum Schluss sich absolut einverstanden erklärt, nachdem er mit seiner Regierung und seinem Generalstab sich in Verbindung gesetzt hat und deren Auffassung gehört hat. Allerdings, das ist absolut richtig, der Führer war entschlossen, diese Frage unter allen Umständen zu lösen. Der Grund war der, dass der Führer der Auffassung war, dass hier in der restlichen Tschechei gegen das Deutsche Reich konspiriert wurde. Reichsmarschall Göring hat bereits erklärt, dass dort die russische Kar-Missionen auf Flugplätzen der Tschechei gewesen sein sollen. Also der Führer hat dies getan, weil er glaubte, im höchsten Interesse und Schutze des Deutschen Reiches dies tun zu müssen. Ich darf einen Vergleich heranziehen, zum Beispiel, 75. März 1939 Präsident Roosevelt hat ein Interesse an der westlichen Hemisphäre erklärt, England hat seine Interessen über den gesamten Erdball ausgedehnt. Ich glaube, dass dieses Rauminteresse, das der Führer an dem tschechischen Restraum gezeigt hat, für eine Großmacht an sich kein unbilliges ist, man mag über die Methode der Meinung sein, wie man will. Jedenfalls, eines ist sicher, dass diese Länder ohne Vergießen auch nur eines Tropfen Blutes besetzt worden sind. Sir David Maxwell Füffe, sie wurden besetzt, ohne dass auch nur ein Tropfen Blut vergossen wurde, weil sie gedroht hatten, mit überwältigender Übermacht einzumarschieren und Prag zu bombardieren, falls sie nicht zustimmten, nicht wahr? Von Ribbentrop, nein, nicht weil wir mit einer Übermacht gedroht hatten, sondern weil vorher vereinbart worden war, dass die Deutschen ungehindert einmarschieren konnten. Sir David Maxwell Füffe, ich wiederhole, die Vereinbarung kam jedoch zustande durch ihre Drohung, einzumarschieren und Prag zu bombardieren, nicht wahr? Von Ribbentrop, ich habe Ihnen schon einmal erwidert, es war nicht so, sondern der Führer hat mit Präsidenten Haha darüber gesprochen und hat ihm gesagt, dass er einmarschieren würde. Die Aussprache zwischen dem Staatspräsidenten Haha und Reichsmarschall Göring kenne ich nicht. Der Präsident hat dann das Abkommen unterschrieben, nachdem er sich mit seiner Regierung und seinem Generalstabschef in Prag telefonisch in Verbindung gesetzt hatte. Es ist kein Zweifel, dass die Persönlichkeit des Führers, seine Argumentation und letzten Endes auch der angekündigte Einmarsch der deutschen Truppen den Präsidenten Haha veranlasst hat, dieses Abkommen mit zu unterschreiben. Politische Begründungen für die Protektoratslösung: Da die Verkündung des Protektorats ein besonders außergewöhnlicher Vorgang war, scheint es mir erforderlich, seine politischen Begründungen kennenzulernen. V. Ribbentrop antwortete auf die Frage seines Verteidigers, wie er zur Zeit der Inbesitznahme der Resttschechoslowakei die europäische Situation gesehen habe, IMTBDXS 292F, von Ribbentrop: Ich darf sagen, dass ich nach der Proklamation in Prag mit dem Führer eine lange Aussprache hatte. Ich wies den Führer darauf hin, dass diese Besetzung natürlich erhebliche Rückwirkungen im englisch-französischen Lager haben würde. Ich darf in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass in England die Kreise, die sich gegen Deutschland gestellt hatten, sehr stark angewachsen, sehr bedeutenden Persönlichkeiten. Ich möchte in Waren und geführt Waren von diesem Zusammenhang zurückkommen, oder kurz erwähnen, einen Vorfall noch zu meiner Botschafterzeit in London, als ich in der Botschaft einen Besuch von M.A. Winston Churchill hatte. M.A. Winston Churchill war damals nicht in der Regierung, und ich glaube auch nicht, es ist schon besprochen worden, der 15. März 1939 Führer der Opposition, aber er war eine der bedeutendsten Persönlichkeiten in England. Ich legte besonderen Wert darauf, ihn irgendwie mit Adolf Hitler zusammenzubringen und hatte ihn deshalb in die Botschaft gebeten. Wir hatten eine vielstündige Aussprache, deren Einzelheiten ich mich noch sehr genau entsinne. Es würde zu weit führen, glaube ich, hier alle Einzelheiten dieser Aussprache anzuführen, aber während bedeutende Männer, wie Lord Vensittart im Jahre 1936 sehr viel. Vorsitzender, Dokumente mit Bezug auf M.A. Winston Churchill zu einer Zeit, zu der er nicht Regierungsmitglied war, sind vom Gerichtshof schon als unerheblich zurückgewiesen worden. Was er bei einer Unterhaltung dieser Art sagte, betrachtet der Gerichtshof ist absolut unerheblich und wünscht es nicht zu hören. Stern, von Ribbentrop: Ich habe schon gesagt, dass ich den Führer damals auf die Reaktion in England hingewiesen habe. Adolf Hitler erklärte mir die Notwendigkeit der Besetzung von Böhmen und Mähren vor allem mit historischen und strategischen Gründen. Ich entsinne mich, dass er in diesem Zusammenhang damals besonders den ehemaligen französischen Luftfahrtsminister Pierre Card zitierte, der die Länder Böhmen und Mähren, die Tschechei, als das Flugzeugmutterschiff gegen Deutschland bezeichnet hatte. Ich glaube, es war Reichsmarschall Göring, der schon erwähnte, dass damals auch Nachrichten zu uns gekommen waren von russischen Fliegern oder russischen Kommissionen auf tschechischen Flugplätzen. Hitler sagte mir, er könne auch dieser Worte, entsinne ich mich, genau diesen feindlichen tschechischen Pfahl in unserem Fleische nicht dulden. Man könne mit den Tschechen schon gut auskommen, aber es wäre notwendig, dass Deutschland den Schutz dieser Länder in den Händen hatte. Er erwähnte damals Sowjetrussland als einen unübersehbaren Machtfaktor, verbündet mit der Tschechoslowakei. Als ich auf England hinwies und die Reaktion, sagte er, dass England nicht in der Lage sei, den Schutz der Deutschen in der Tschechei zu übernehmen. Im Übrigen sei die tschechoslowakische Staatsstruktur zerfallen, die Slowakei sei selbstständig geworden. Daher hielte er im allseitigen Interesse bei einem zukünftigen deutsch-englischen Verhältnis es für notwendig, dass die Länder Böhmen und Mähren in ein enges Verhältnis zum Reiche kämen. Das Protektorat schien ihm dafür die geeignete Form. Adolf Hitler sagte dann, für England sei es doch gänzlich unwichtig, und für Deutschland sei diese Frage absolut vital. Das ergebe sich durch einen Blick auf die Landkarte, so äußerte er sich wörtlich. Im Übrigen sehe er nicht, wie diese Lösung die erstrebte deutsch-englische Zusammenarbeit stören könne. Hitler wies darauf hin, ich entsinne mich noch zufälligerweise der Zahl, dass England doch ungefähr 600 Dominien, Protektorate und Kolonien habe und müsse das doch verstehen, dass man solche Probleme eben lösen müsste. Ich sagte ihm damals, Adolf Hitler, von den Schwierigkeiten, die M. Chamberlain ihn persönlich aus dem Vorgehen Deutschlands haben könnte, dass England dies es 15. März 1939 als einen Machtzuwachs Deutschlands betrachte und so weiter. Aber der Führer erklärte mir die ganze Frage mit den Gründen, die ich eben erwähnt habe. Stern, was Ribbentrop hier nicht ausführen dürfte, ist das, was Churchill bei dem Empfang in der Botschaft zu ihm sagte, wenn Deutschland zu stark wird, wird es wieder zerschlagen werden, auf Ribbentrops Antwort, dass es dieses Mal nicht so leicht sein würde, da Deutschland Freunde habe, oh, wir bringen es ganz gut fertig, eure Freunde schließlich doch noch zu uns herüberzuziehen, Ribbentrop, zwischen London und Moskau, S97, folgendes zur Ergänzung dieser Aussage, der Amerikanist C.H.E. Historiker Frederik Sanborn in Entlarvte Heuchelei, S125. Russland hatte bereits 300 Kriegsflugzeuge an die Tschechen geliefert und außerdem standen mehrere Geschwader sowjetischer Flugzeuge auf tschechischen Flugplätzen bereit an. 31 und 32 hierzu, Louis Fischer, Men und Politics, New York, S556, 570 Stern. Der französische Luftfahrtminister Pierre Card schrieb am 14. Juli 1938 in der News Chronicle: Den Staat brauchen wir, weil von diesem Staat aus die deutsche Wirtschaft, die deutsche Industrie am leichtesten mit Bomben zu zerstören sind. Zur gleichen Zeit schrieb der bekannte Publizist Henri de Kerelis in der Epoque: Die Tschechoslowakei ist in dem französischen Spiel eine wundervolle strategische Karte, die mit dem Auftreten der Luftwaffe einen beträchtlichen Wert gewonnen hat. Das böhmische Land mit seinen weiten Ebenen ist ein sehr geeigneter Ausgangspunkt für die Luftwaffe. Diese luftstrategisch günstige Lage Böhmens ändert wesentlich den Nachteil, der sich daraus ergibt, dass Paris nur 300 Kilometer von der Ostgrenze, Berlin aber 600 Kilometer von der Westgrenze entfernt ist. Wenn der böhmische Ausgangspunkt zur Verfügung Frankreichs steht, so ist das alliierte Geschwader in der Lage, Deutschland ins Herz zu treffen. Man darf eben nicht vergessen, dass bei der Regelung der tschechoslowakischen Angelegenheit die Sicherung Frankreichs auf dem Spiele steht. Böhmen hat für Frankreich in Zentraleuropa, im Hinblick auf die Luftwaffe, den gleichen Wert wie die Malta für England im Mittelmeer. Eine frei verbündete Tschechoslowakei bedeutet nicht nur einen Unterstützungsfaktor, sondern auch ein Mittel, um die Wirksamkeit der französischen Streitkräfte zu verzehnfachen und auf diese Weise das erforderliche Gleichgewicht zwischen Deutschland und Frankreich wiederherzustellen. Wenn die Tschechoslowakei sich bereit erklärt, sich neutral zu verhalten, dann wird der Friede heute vielleicht gerettet, man verheimlicht sich jedoch nicht, dass sich daraus eine fühlbare Schwächung des französischen Militärpotenzials und der französischen Sicherheit ergibt. Friedrich Klein, Wer trieb Frankreich in den Krieg? S39, 82, 16. März 1939. Zur Klärung des Problems scheint auch das beachtlich, was Hitler in einem Tischgespräch am 20.05.1942 ausgeführt haben soll, Henry Picker. Hitlers Tischgespräche S90 FI Ausgabe, bei der Tschechoslowakei habe es sich eben nicht um ein innerlich zu einem selbstständigen Staat gewordenes Gebilde gehandelt, sie sei vielmehr über die kulturelle Anlehnung an deutsche Vorbilder hinaus auch in ihrem Wesen ein alter österreichischer Nationalitätenstaat geblieben. Sonst hätten tschechische Offiziere nicht unmittelbar nach unserem Einmarsch und unserer Übernahme der tschechischen Waffenbestände uns ihre Dienste anbieten können. Sonst hätte auch Hacha nicht wie ein alter österreichischer Beamter die GI-Schichte der Tschechoslowakei empfunden und aus in erster Überzeugung den Weg zu ihm, Hitler, gefunden. Sonst wäre auch unser Einmarsch nicht nur vom Weinen, sondern auch von feindlichen Reaktionen der Tschechen begleitet GI-Wesen und der Übergabebefehl nicht binnen 3/4 Stunden bis zur kleinsten tschechischen Dienststelle durchgegeben worden. Lediglich die Jugend könne dort als im Sinne des Panslavismus fanatisiert angesehen werden und habe damals anders gedacht. Stern Sörne Wille Henderson schreibt in seinen Erinnerungen, Fehlschlag einer Mission, S197, um der Umschwung der Stimmung im Ausland, namentlich in den Vereinigten Staaten, wohin Dr. Benesch geflüchtet war, hatte zudem eine wichtige Folge. Sie ermutigte die antideutschen Kreise in der Tschechoslowakei, die von den Deutschen gern als Beneschisten bezeichnet wurden, ihr Haupt von Neuem zu erheben und die auf Versöhnung und freundlichere Beziehungen zu Deutschland gerichteten Bemühungen Dr. Hachas und Herrn Qualkowskis zu hemmen. Gerade die Feindseligkeit dieser Kreise war es, die Hitler zum Vorwand nahm, ein paar Monate später den Rest der Kirsche zu schlucken, von der er in München nur eine Hälfte abgebissen hatte, da kaum anzunehmen ist, dass Hitler eine Kirsche fertig essen konnte, die er schon vor Monaten angebissen hatte, möchte ich ein besseres Beispiel für den Vorgang wählen. Adolf Hitler wollte den reifen Apfel, der bei Beginn des Sturmes noch auf dem Baume hing, der auf uraltem Reichsboden stand, nicht in den falschen Garten fallen lassen. Stern Donnerstag, den 16. März 1939 auf dem Arschin in Prag unterzeichnete Adolf Hitler den Erlass über die Proklamation des Protektorates Böhmen und Mähren. DB Nummer 12, 83, 16. März 1939 der slowakischen Regierung telegrafierte er, dass er den Schutz der Slowakei übernehme. Anschließend verließ er Prag und fuhr durch Mähren nach Brünn, wo ihm die deutsche Bevölkerung huldigte. DDBD 7-1S9, Stern Karl-Heinz Abschagen, der Biograf von Kähnerys schreibt, Karl-Heinz Abschagen, Kähnerys, S194, Kähnerys war am 16. März selber in Prag, um dort bei der Übernahme des sogenannten 2. Büros des tschechoslowakischen Generalstabs, das war wie in Frankreich die Bezeichnung für den geheimen Meldedienst, zugegen zu sein. Er befand sich in Begleitung von 2 ehemaligen österreichischen Generalstabsoffizieren, von denen der eine als letzter österreichischer Militärattaché in Prag Dienst getan hatte. Die Fahrt ging im Auto bei Zinnwald über das verschneite Gebirge nach Böhmen. Während der Fahrt stellten Kähnerys und seine Begleiter verschiedentlich Mängel in der Motorisierung der einmarschierenden deutschen Truppen fest. Kähnerys war in schlechter Stimmung. Er ließ sich wiederholt abfällig darüber aus, dass die Tschechen Hitler keinen Widerstand geleistet hätten. Stern der ehemalige Präsident der Tschechoslowakei Eduard Beneš erließ von seinem Exil aus einen Aufruf, in dem es UA heißt, aber ihr Tschechen und Slowaken der ganzen Welt, die ihr noch frei geblieben seid, denkt daran, dass der Kampf für ein freies, menschliches Dasein und ein freies Volk in der Tschechoslowakei nicht zu Ende ist. Dieser Kampf wird nicht aufhören, solange ein freies Mitteleuropa und ein freies Land der Tschechen und Slowaken nicht wieder aufgerichtet ist. Alle freien Tschechen und Slowaken werden aufgerufen, den Idealen Thomas Masaryks zu folgen, wie sie es während und nach dem Weltkriege getan haben. In diesem Geiste der Einigkeit und Gemeinschaft werden sie für die künftige Freiheit kämpfen, die Zukunft, Paris Nummer 12, S2, Stern. Am späten Abend hielt Dr. Hacher eine Rundfunkansprache an das tschechische Volk, in der er seine Zusammenkunft mit Hitler schilderte und auf die einzelnen Punkte des geschlossenen Abkommens einging. Er forderte die tschechische Bevölkerung auf, Ruhe und Ordnung zu bewahren. Wackreis 1939, S69, Stern 84, 16. März 1939, Botschafter V. Moltke teilte dem Auswärtigen Amt mit, dass sich der polnische Außenminister mit Befriedigung über die erlangte slowakische Selbstständigkeit geäußert und die Anerkennung ausgesprochen habe. Adab 6S4, Stern der deutsche Generalkonsul berichtete aus Danzig, dass die endgültige Beilegung des Konfliktes zwischen den deutschen und den polnischen Studenten nunmehr binnen kurzem zu erwarten sei. Bei der Protokollierung hätten die beiden polnischen Herren erklärt, Warschau habe die Angelegenheit außerordentlich ernst gesehen. Es habe nur noch ein Fünkchen gefehlt, um eine militärische Aktion gegen Danzig und damit eine Auseinandersetzung zwischen Deutschland und Polen, DWB 2 Nummer 196, herbeizuführen.